Licht aus, Freunde. Es ist wieder soweit. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der im Homeoffice auch sein Hemd, Schlips und seinen Anzug anzieht. Hier ist René, hi. Ja, hallo und herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten zur 30. Ausgabe. Irgendwas ist doch immer, ja. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und mit René und Stefan stimmt heute nicht ganz. Das stimmt. Und wir haben einen Gast. Sind zu dritt. Und ihr kennt ihn schon. Und dann zerren wir ihn gleich ins Rampenlicht. Ja, richtig. Ihr habt ihn vielleicht sogar heute gehört, Stefan. Licht aus, Spot an, selbstverständlich. Hier ist Trommelwirbel. René, sag du's. Ach, ich muss sagen, Mark. Ja, hier ist Mark. Hallo, Mark. Ja, hallo, liebe Leute. Ich grüße euch auf das Allerherzlichste. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Wir wollten ja schon länger mal irgendwie mit dir was zusammen machen. Am liebsten natürlich draußen in Berlin, aber das geht natürlich aktuell nicht. Deswegen haben wir jetzt mal einen Dreier gemacht, eine Dreierkonferenz. Mit ausreichend Sicherheitsabstand. Und selbstverständlich. Wir können endlich die eine Sache klären, die mich schon die ganze Zeit so beschäftigt und immer dafür sorgt, dass ich den Namen falsch ausspreche. Mhm. Mark mit Doppel-A und C-K. Nein, es ist Martha Anton Anton Kaufmann. Es heißt einfach nur Mark. Okay, und kommt woher? Wie Tomatenmark. Genau, fast so wie Tomatenmark. Oh, die kleine Anekdote dahinter ist schnell erzählt. Ich habe über 10 Jahre freiberuflich gearbeitet und war es in meinem privaten Umfeld irgendwie satt, dass mein Name, der eigentlich Mark lautet, dass der tatsächlich mitunter so komisch ausgesprochen wurde, dass ich damit nicht klarkam. Und dachte als Freiberufler, oh, machst du aus dem Namen einfach ein Alleinstellungsmerkmal und lässt dir einen Künstler- respektive Ordensnamen in den Personalausweis eintragen. Ja, wie cool. Und gesagt, getan. Was kostet sowas? Das ging sogar, oh, das kostet eigentlich gar nichts. Man lässt sich einfach nur einen neuen Personalausweis ausstellen. Das ist ja irre. Es gibt da eine spezielle Behörde am Fährberliner Platz. Dort geht man hin und äußert seinen Wunsch. Dann gibt es dort ein kleines Büro mit einer sehr netten Sachbearbeiterin, so zumindest in meinem Fall. Und die wusste dann noch anzumerken, dass das kein Problem wäre, sofern man im Vorfeld nachweisen könne, dass man unter diesem Künstlerordensnamen schon in der Öffentlichkeit bekannt wäre. Ah, okay. Öffentlichkeit ist an der Stelle natürlich ein dehnbarer Begriff. Ich habe an der Universität gearbeitet als Dozent. Und konnte nachweisen, dass ich unter Mark schon im Vorlesungsverzeichnis stand. Und das hat der Dame dann genügt, mir einen kleinen Zettel auszustellen, einen Stempel raufzumachen. Damit bin ich dann zum Bürgeramt gegangen, habe mir einen neuen Personalausweis machen lassen und da, das war's schon. Ja, da war der Mark. Dass da so eine fette Geschichte hintersteckt. Wenn man unter seinem eigenen Namen leidet, ist das kein Argument. Ich fürchte nicht, nein. Gut, Stefan, tut mir leid, dann wirst du wohl. Ich werde weiter Stefan heißen. Ja, genau. Nein, aber tolle Geschichte, Marc. Ich kannte dich noch gar nicht. Also irre. Ich dachte, deine Eltern haben dich so genannt. Ja, sie haben es fast hinbekommen. Ich musste noch etwas dran rumfeilen. Ich glaube, Marc hat noch eine Alternativgeschichte, dass er ein norwegischer Prinz ist. Und das ist die Geschichte, die er vielleicht den Damen erzählt. Ja, genau. Das ist die Geschichte für den kleinen Kreis dann. Genau, ja, also wir können ja nochmal sagen, Marc und ich, wir waren mal Kollegen, also wir kennen uns beruflich halt, ne, und damit wisst ihr auch, dass Marc auch ein It-Mensch ist, sozusagen. Ja, also herzlich willkommen zum Nerd-Podcast. Ja, genau. Ganz genau. Dabei ist es doch die dritte Ausgabe des Corona-Podcasts, hatten wir doch vorneweg festgemacht. So sieht es nämlich aus, das stimmt. Und da können wir ja gleich mal, war ja gerade ein guter Einstieg von Marc, haben wir ja was Ähnliches, und zwar zum Thema Corona, Social Distancing. Was sagt euch das denn? Eigentlich ist es doch ein Missverständnis. Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis ist. Ich erlebe es gerade. Ich komme mir vor wie Robinson Crusoe, ne? So optisch Weil Friseure haben ja mittlerweile auch nicht mehr offen. Rasieren kriege ich noch hin, aber glatt rasiert und mit vollem Haarschopf, das ist nicht so eine gute Kombination. Innerlich, da braucht man keinen Filter bei Instagram für dich. Nee, also zumindest kein Haarfilter. Also äußerlich sehe ich vielleicht etwas nach Robinson Crusoe aus. Innerlich bin ich eine Maschine, ne? Aber dazu kommen wir ja gleich, wie sich das Homeoffice gestaltet. Und soziale Kontakte sind bei mir auch wie bei Robinson Crusoe. Da ist nicht viel außer mir und Freitag. Vielleicht noch ein Samstag, aber nur in Ausnahmefällen. Genau. Nee, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, also ist mir jetzt schon öfter auch aufgefallen in Medienberichten, dieses Social Distancing ist ja eigentlich nicht der richtige Begriff, weil man soll ja keine soziale Distanzierung anstreben, sondern eigentlich nur eine räumliche Distanzierung. Also der wird ja total falsch verwendet, der Begriff. Ja, körperliche Distanz dann. Genau. Und also ich habe auch mal ein bisschen dazu recherchiert und selbst im Englischen sagt man, ist es eigentlich der falsche Begriff, weil es ist eigentlich ein Physical Distancing, was wir machen und kein Social Distancing. Wir sollen ja gerade sozial trotzdem irgendwie miteinander umgehen über, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Begriff wird eher social verwendet wegen sozialen Medien, aber das ist mal wieder so ein typisches Sprachenproblem. Aber ich glaube, es haben alle verstanden, wie es wirklich gemeint ist. Also davon gehe ich mal aus. Ja. Wobei, hast du das Gefühl, dass du sozial jetzt weniger distanziert bist als vorher? Sozial weniger? Nein, auf keinen Fall. Also man telefoniert ja mehr, man schreibt mehr und man hat ja trotzdem schon Kontakt zu den Leuten, aber nicht unbedingt physisch. Ja, also es ist mir nämlich aufgefallen, also meine sozialen Kontakte, die haben sich auch gefühlt intensiviert. Also Telefonate sind zu Videotelefonaten geworden und ja, irgendwie hat man doch gefühlt mehr Kontakt. Ja, wie ist es bei dir, Marc? Das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn die Technologie dieser Videokonferenzen, dieser Videotelefonate haben wir eigentlich schon seit Jahr und Tag. Aber irgendwie hat es nie einer benutzt. Und erst jetzt kommt man offensichtlich in die Verlegenheit, sich daran zu erinnern, Mensch, ist so eine tolle Erfindung, dann probieren wir das doch mal aus. Ich meine, theoretisch könnte man irgendwie seine... Ja, also bei uns morgens in der Firma haben wir dann so ein Daily Stand-Up, das heißt irgendwie, dass die ganze Abteilung sich irgendwie im Videochat trifft, um die neuesten, ich sag mal, Klatsch und Tratsch irgendwie auszutauschen. Das könnte man eigentlich auch ohne Bild machen. Aber wie René schon sagt, das boomt jetzt geradezu. Ist doch schön, vielleicht bleibt da mal was hängen. Wir durchleben auch gerade, habe ich das Gefühl, eine Zwangsdigitalisierung, ne? Also einige Unternehmen, die da jetzt relativ unbedarft oder gar nicht mit umgegangen sind vorher, sind jetzt gezwungen, zu so Mitteln zu greifen. Und ich glaube, das wird so ein positiver Nebeneffekt sein der ganzen Geschichte, dass die Digitalisierung jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ganz bestimmt sogar. Definitiv. Und das Arbeitsleben wird sich unter Umständen verändern in vielen Bereichen. Ja, hatten wir letzte Woche schon. Ne? Homeoffice ist das gute Beispiel. Ist jetzt ja, wie wir festgestellt haben, nicht für jeden durchführbar. Aber ja, aber jetzt haben wir ja 2 Wochen mehr Erfahrung seit der letzten Sendung und ich weiß ja, dass Marc auch gezwungenermaßen im Homeoffice ist. Ganz genau. Wie sind denn deine Erfahrungen? Gezwungenermaßen, damit wollen wir mal anfangen. Sprich, ich hätte es eigentlich nicht machen wollen, aber der Chef hat dann gesagt, du pass auf, ich ordne das jetzt einfach mal an, bleibt mal alle schön zu Hause. Dann habe ich das auch gemacht. Und ich habe da ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Denn einerseits erscheint es, also auf den ersten Blick erscheint es erstmal so, dass das eine tolle Geschichte ist. Mein Gott, du stehst auf, brauchst nicht den langen Arbeitsweg, musst dir nicht extra Brote schmieren und Gemüse schnippeln, was du mit ins Büro nimmst, sondern kannst gleich komplett loslegen. Bist sofort am Rechner dran, der steht im Nachbarzimmer, kann sofort effektiv sein. Auf der anderen Seite geht mir aber auch das Verloren, dass ich irgendwie aus dem Haus gehe, dass ich mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre. Ich habe nicht mehr so viel Bewegung. Ja. Und, das ist, glaube ich, das größte Problem im Homeoffice. Ja. Da diszipliniert zu sein, ja. Nee, ich glaube, das meint Marc gar nicht. Ich glaube, der meint tatsächlich eher, dass du noch weniger dich bewegst, als in einem Bürojob ja sowieso schon tust. Ne? Und noch weniger von außen siehst, als du es im Bürojob sowieso tust. Genau, und deswegen musst du dich halt disziplinieren, damit du dran denkst und feste Zeiten irgendwie einplanst. Das stimmt. Das ist auch meine Beobachtung. Ich komme am besten durch den Tag, wenn ich den genauso durchgestalte, als würde ich ins Büro fahren. Das heißt, ich stehe auf, ich mache mich zurecht, gehe in die Küche, schmiere mir meine Brote, mache mir mein Gemüse. Dann gehe ich damit ins Arbeitszimmer, mache hinter mir die Tür zu und dann geht's erst los. Also, dass man wirklich seine alten Rituale, seine Gewohnten irgendwie beibehält. Dann bin ich am besten konzentriert. Das mit der Bewegung fehlt mir zwar trotzdem, allerdings habe ich auch dafür eine Lösung gefunden. Nach der Mittagspause steige ich dann meistens aufs Fahrrad und fahre irgendwie 20, 30 Minuten ein bisschen in der Stadt umher, um ein bisschen Ausgleich zu haben. Und nicht die ganze Zeit. Ganz genau, ein bisschen Sport zu haben und nicht das Gefühl irgendwann zu haben, man würde aus seinem Schreibtischstuhl bereits herauswachsen. Aber vielleicht sollte man die Chance auch nutzen, nicht jetzt versuchen, alte Routinen in ein neues Umfeld zu integrieren, sondern vielleicht sollte man und die Veränderung sich mal angucken, weil nach meinem Gefühl könnte das auch ein Vorteil für der Wecker, der gerade piept, ist, jetzt ist eine Aufzeichnung, warum ist denn das jetzt? Deswegen bin ich mal so spät. Meine Beobachtung ist, dass das eventuell auch eine ganz gute Sache für die Work-Life-Balance sein könnte. Ich hatte neulich den Fall, dass ich um 15 Uhr eine Pause gemacht habe, mich aufs Fahrrad geschwungen habe mit der Familie und wir haben eine 11 Kilometer Radtour gemacht und dann bin ich zurück gewesen und dann habe ich mich eben dann nochmal an den Rechner gesetzt und eben entsprechend Zeit länger gemacht, was ich eigentlich ganz cool fand, ne? Weil also du bist halt viel flexibler und hast, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine ganz gute Sache, da mal zu gucken, ob das einen positiven Effekt Einfluss auf die Work-Life-Balance haben kann. Das muss man gut beobachten. Einerseits bin ich da völlig bei dir. Work-Life-Balance ist ja ein wichtiges Stichwort, dass man eben große Flexibilität hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, man beginnt dann, glaube ich, irgendwann so die Arbeit und das Privatleben so ein bisschen miteinander zu integrieren. Es wird alles so ein bisschen verwischt und die Frage ist, wann oder ob ich dann irgendwann schon mal nochmal Feierabend habe. Das stimmt, ja. Also den Cut musst du in jedem Fall setzen. Ne? Also das ist ja in der Regel bei einem normalen Job ganz einfach, wenn du den Laden, das Büro oder was auch immer verlässt, ne? Dann glaube ich, hat man diesen mentalen Cut in jedem Fall. Und beim Homeoffice, das ist, wo Steffi jetzt wieder recht hat, da muss man sich dann eben auch disziplinieren und muss dieses Ende wirklich finden und muss dieses Ende ganz bewusst setzen. Ja, also klar, da ist die Frage, ist das jetzt eine Vermischung, wenn ich zwischendrin private Dinge mache oder versuche ich auch das ganz klar eben als andere Form der Pause eben mal zu sehen? Ne? Vielleicht ist mein Arbeitstag dann zweigeteilt. Das muss man halt, da spielen wir jetzt, glaube ich, mit rum, ne? Ja, genau. Und am Ende ist die ganze Sache natürlich mit dem Homeoffice ja auch eine ganz große Vertrauenssache, ne? Also René hat gerade so das Thema Zeiten auch angesprochen. Also natürlich arbeitet sich das vielleicht ein bisschen anders im Homeoffice, weil wenn vielleicht die Freundin, Frau oder Kinder noch da sind, muss man halt auch irgendwie mal nebenbei private Sachen vielleicht erledigen. Und das ist, glaube ich, dann auch anders als im Beruf, also im Büro. Na gut, manchmal telefoniert man vielleicht noch mal privat, aber letztendlich konzentriert man sich da ja fast ausschließlich auf die Arbeit. So soll es ja in der Regel sein. Aber vielleicht hat auch das einen positiven Effekt. Also gerade wenn du sagst, ne, Familie, die dann vielleicht deine Arbeit unterbricht. Also bei mir ist es so, ich gebe ganz klar zu verstehen, dass ich Arbeitszeit habe und dass ich da wirklich mich auf meine Arbeit konzentrieren muss. Und das wird auch respektiert, ne? Und vielleicht ist jetzt diese Nähe zu haben und das als Partner, Familienmitglied oder wie auch immer noch mehr mitzukriegen, vielleicht baut das auch noch ein ganz anderes Bild von der anderen Person auf. Plötzlich sieht man die Person nämlich auch beim Arbeiten, was man ja in der Regel nicht sieht. Ne? Da weiß man ja, der fährt morgens ins Büro und macht irgendwas und kommt wieder. Und das ist so ein blinder Spot, den du dann von deinem Partner hast. Genau, man und fragt das, sich immer, was macht der den ganzen Tag? Ja. Und das jetzt zu sehen und auch wirklich dann das noch mit zu respektieren und zu sagen, ich gebe dir da auch deinen Raum und dring da nicht ein, weil du das brauchst. Vielleicht ist das auch nicht verkehrt für so eine Beziehung oder um auch, Kinder sehen es ja auch nicht, was man so macht. Ne? Jetzt sehen sie, man sitzt am Rechner, man telefoniert, kriegen vielleicht auch ein bisschen was mit. Keine Ahnung, ob vielleicht ist das, hat das auch einen positiven Effekt. Auch da, glaube ich, kann die Tür in beide Richtungen schwingen. Also vielleicht denkt der Partner auch, oh, ich bin jetzt hier zu Hause weiter eingeschränkt, weil mein Partner, der muss jetzt hier Homeoffice machen, der nimmt mir hier irgendwie was von meinem Lebensraum weg. Ich kann da nicht groß rausgehen, ich muss ja zu Hause bleiben. Jetzt ist er die ganze Zeit da und klaut mir ein Zimmer. Genau, also da kommt es, glaube ich, auch auf die Ausstattung an, ne? Also wenn man jetzt wirklich abgetrennte Zimmer hat, so, die man als Büro einrichtet, ist es vielleicht noch einfacher, als wenn man gar nicht so einen Büroraum hat, sondern in einem normalen Raum, im Schlafzimmer den Computer hat oder so, kann ja alles sein. Das sind natürlich dann unterschiedliche Bedürfnisse und Verhältnisse. Halt, also ja. Wir merken schon, es gibt wahnsinnig viele Faktoren, die dabei zu beachten sind. Und wie René schon so treffend sagte, wir probieren uns jetzt erstmal aus. Genau, und um zu merken, wo es da Probleme gibt und ob das funktioniert, muss man es halt einfach mal in der Praxis durchspielen. Und das ist vielleicht der große Vorteil an der Situation jetzt, dass man es gezwungenermaßen durchspielen muss. Ne? Und diese Vertrauenssache, Stefan, was du sagst, vom Arbeitgeber her, ich glaube, dass da sehr viel Sorge gerade so in den Anfangszeiten des Homeoffice war. Aber ich glaube, über den Punkt sind wir tatsächlich schon hinweg, weil letztendlich sollte deine Arbeit so aufgestellt sein, dass du ein nachvollziehbares Arbeitsergebnis produzierst, dann brauchst du nämlich auch gar nicht die Kontrolle, weil letztendlich geht es ja nur darum, es muss am Ende des Tages ein Ergebnis da sein, ne, oder am Ende der Woche, welche Zeiteinheit auch man immer da verwenden möchte. Und wenn da kein Ergebnis ist, dann ist es wurscht, ob du im Büro sitzt oder zu Hause sitzt. Ne? Also das Pferd von hinten aufgezäumt. Von daher denke ich, dieses Vertrauen musst du auch haben, wenn du im Büro bist, weil kein Chef geht den ganzen Tag durchs Büro und guckt, ob seine Mitarbeiter ihre Arbeit tun. Genau. Das stimmt. Und ich meine, gerade wir in der IT haben natürlich da auch die technischen Mittel, um halt die Zeiten für die Aufgaben zu erfassen. Also das ist natürlich für uns recht einfach. Ja. Und wir haben es auch organisatorisch meistens einfacher als andere Abteilungen, weil wir agil arbeiten, also nach Scrum oder Kanban. Das heißt, wir bekommen im Vorfeld für unsere Aufgaben schon ein bestimmtes Zeitkontingent, was eben nicht auf einen Tag, sondern auf ein, zwei Wochen irgendwie ausgedehnt ist. Und wir können unsere Zeit in diesem Rahmen einteilen. Diesen Luxus haben viele nicht. Ja, aber da sieht man ja, dass gerade in dem Bereich, wo es jetzt machbar ist, Planung ist das Mittel, nicht Kontrolle. Ne? Und das vielleicht kommt das noch mehr ins Bewusstsein jetzt. Ne? Fällt uns natürlich jetzt auch schwierig, das jetzt für andere Berufsgruppen nachzuvollziehen. Weil Scrum-Methoden funktionieren im Einzelhandel jetzt nicht unbedingt, ne? Aber wir können jetzt tatsächlich auch nur für den Job sprechen, der Homeoffice geeignet ist. Aber ich habe auch festgestellt, bei meiner Partnerin ist es so, die arbeitet in keinem Bürojob, sondern in einem medizinischen Job und die macht Homeoffice. Jetzt ist es nicht so, dass sie Patienten nach Hause bringt, sondern es ist so, dass sie arbeiten, die halt natürlich auch in so einem Bereich anfallen, die Büroarbeiten oder Schreibtischarbeiten sind, dass die einfach komprimiert werden und zu einem festen Zeitpunkt an einem Homeoffice-Tag erledigt werden. Und das, denke ich, führt auch in den Bereichen zum Umdenken, weil das würde man ja im Leben nicht denken, dass jemand im medizinischen Bereich Homeoffice machen kann. Allerdings. Naja, Akten, Schreibtischzeug gibt es ja genug, auch bei Ärzten. Ja. Ne? Also klar, aber wie du schon sagst, das ist dann auch eine Arbeitsoptimierung und war gerade auch ein schönes Zitat von dir, Planung statt Kontrolle. Das habe ich mir mal aufgeschrieben. Ja, das ist, kannst du meinen Namen unterschreiben, das ist ein Mantra von mir. Und ja, ich weiß, das lassen wir uns schützen, René. Damit werden wir doch ganz groß. Ja, sehr gut. Ja. Unternehmensberatung, Stefan und René. Ja, genau. Stefan wollte heute übrigens gesiezt werden. Nee, Stefan hat heute in der dritten Person von sich gesprochen. Nee, nicht in der dritten, in der, was ist denn das? Mehrzahl. Stefan hat gesagt, wir haben. Was ist denn das für eine Person? Ah, verstehe. Pluralis majestatis. Ja. Siehst du, deswegen haben wir den Sprachexperten Marc dabei. Jetzt bin ich schon Sprachexperte. Ich sollte öfter hier vorbeikommen. So, wer weiß, was ich hier noch für Titel bekomme. So schnell. Also ich dachte früher immer, das geht nur bei ProSieben, dass man da schnell zum Experten wird, wenn man über ein bestimmtes Thema spricht und dann untertitelt wird mit Waffenexperte, weil du deine Meinung für irgendwas abgibst. Ja, genau. Also wir haben den Sprachexperten heute in der Sendung, natürlich nur für euch. Und wenn ihr irgendeinen anderen Experten in der Sendung haben wollt, dann nutze ich mal kurz die Möglichkeit, die Kontaktmöglichkeiten zu nennen. Denn, wie gesagt, bei euch ist es so, ihr könnt kontrollieren, was hier läuft. Ne? Wir planen das, ihr kontrolliert das. Und dazu müsst ihr uns einfach nur eine E-Mail schicken an podcast@juba.de oder ihr geht auf Instagram podcast.iidi, also irgendwas ist doch immer. Dort könnt ihr einen Kommentar abgeben oder in den iTunes-Kommentaren oder Google-Podcast-Kommentaren. Denkt euch einen Weg aus. Geht alles. Ihr findet uns ja, auf jeden Fall. Auch wir digitalisieren uns jetzt noch mehr. Genau. Ja, wir haben von Postkarte umgestellt auf E-Mail. Genau. So viel erstmal zum Homeoffice. Also man merkt schon, Marc hat es ja auch schon angedeutet, es ist halt ein sehr umfangreiches Thema und man kommt da, glaube ich, vom Hundertste ins Tausendste. Es hat so viele Aspekte und ich denke, in den nächsten Podcasts wird das Thema auch nochmal bestimmt, bestimmend sein. Ne? Aber wir sind ja nach wie vor in der Corona-Zeit und ich glaube jetzt schon die 5. oder 6. Woche kann es sein. Seit Anfang März geht es ja richtig los. Gefühlt ist es der 5. oder 6. Monat. Warte, ich muss die Striche an der Wand zählen. Genau, wie im Gefängnis. Ne? Genau. Aber da macht man es ja umgekehrt, oder? Ach nee, nee, stimmt. Da kratzt man die Tage an, die man da ist. Richtig. Wie geht es euch denn so mit Corona? Hat sich euer Leben jetzt gravierend geändert oder hat man sich im Prinzip schon dran gewöhnt? Also ich habe mich noch nicht wirklich dran gewöhnt. Nein. Mhm. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich schlussendlich an alles, aber ich habe auch das Gefühl, ich werde noch etliche Zeit brauchen, um damit klarzukommen. Es mag sein, dass das eine oder andere mittlerweile irgendwie leichter ins Gehirn geht, aber welche Aspekte das sind, kann ich gar nicht sagen, weil man wird nach wie vor jeden Tag so bombardiert irgendwie mit Nachrichten zum Thema. Man kommt gar nicht zur Ruhe, um das überhaupt mal zu reflektieren und für sich selbst irgendwie festzustellen, was einem das mittlerweile normal vorkommt und was nicht. Einspruch. Ja, bitte. Also, zu dem Thema, mit dem man wird mit den Informationen bombardiert. Nachrichtenaufnahme ist eine aktive Sache und keine passive. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde damit nicht bombardiert. Jetzt könnte man meinen, ich interessiere mich nicht für Nachrichten. Ist tatsächlich so. Versuche das auf den sozialen Netzwerken komplett zu vermeiden, da irgendwas in die Richtung zu lesen. Wir wissen alle, warum. Ibuprofen soll schädlich sein, habe ich gehört. Und ich soll 2000 Euro vom Konto abheben, weil es Bargeld abgeschafft wird. Ja, genau. Nee, also, aber es stimmt schon, wenn man die Nachrichten anmachen würde, hört man sicherlich mehr Informationen zu dem Thema. Also wir sind ja das beste Beispiel mit unserem Podcast im Moment. Das stimmt schon. Es gibt ja auch nichts anderes in der Welt. Es scheint zumindest. Worüber wollen wir reden? Vielleicht sollten wir über Dinge reden, die gerade nicht stattfinden. Vielleicht sollten wir ein bisschen über körperliche Nähe und so sprechen. Ja, apropos, kann ich mal aufgreifen, weil es ist ja, können wir jetzt ja verraten, ihr zwei geht ja zurzeit arbeiten, ich habe ja Urlaub und bin gerade von den Malediven zurück mit dem Flieger. Natürlich nicht, weil das ja nicht geht. Also ich bin zu Hause und genieße halt ein entspanntes Leben gerade ohne Arbeit, was auch in Corona-Zeiten halt ganz gut ist. Ne? Ist das nicht langweilig? Nee, ich habe ja viel zu tun. Das ist die beste Gelegenheit, mal so ein bisschen seinen Haushalt auszusortieren, Malerarbeiten vorzubereiten. Also besser geht's auch gar nicht. Das ist perfekt. Und das Gute ist, wenn du sagst Malerarbeiten, weiß ich, dass du mich nicht fragen wirst, ob ich vorbeikomme. Das kannst du schön alleine machen und ich brauche nicht mal eine Ausrede. Ja, mal gucken. In meinem Bekanntenkreis ist es ein geflügeltes Wort, irgendwie zu sagen, oh, ich hätte dir so gerne geholfen bei deinen Malerarbeiten, aber ich hatte leider gar keinen Bock. Genau, aber das Problem ist ja, in Corona-Zeiten gibt es ja gar keine Ausreden, es gibt keine Partys, nix, also da müsst ihr euch ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Ich erwarte euch hier und ich sage euch noch wann. Wo kann ich hinschreiben, wenn mir was im Podcast nicht gefällt? IEDI? Ja, genau. Genau, also ich habe ja heute frei und ich habe vorhin die Gelegenheit genutzt. Wir können ja jetzt auch nochmal sagen, heute ist Donnerstag, der 13.04. Wann ist der Erscheinungstermin? Nee. Heute ist er gar nicht der 13. Heute ist der 9.04. Richtig, und am 13.04. erscheint der Podcast. Das ist nämlich Ostermontag. Wir sind nämlich mitten in der Osterzeit zu Corona. Heute ist der 9.04. und die Mutti hat ja vorhin gesprochen im Fernsehen. Und ihr habt es ja nicht gehört, aber war halt schon ziemlich interessant. Also, um mal ein paar Sachen zusammenzufassen für euch. Also, sie sieht im Moment die Lage so, dass Verschärfungen der Maßnahmen wahrscheinlich erstmal nicht notwendig sind. Die Zahlen klingen ganz gut, die Trends sind gut, aber man muss natürlich sehr wachsam sein. Man sollte nicht zu früh nachgeben und lockern, weil alles, was man zu früh lockert, kann einen dann sozusagen wieder an den Anfang der Krise bringen. Und da ist sie super vorsichtig. Und was mir hängen geblieben ist, ist zum Beispiel auch diese Abstandsregeln. Angela Merkel sagt, solange es keinen Impfstoff gibt, werden wir mit diesen Abstandsregeln leben müssen. Also das war schon mal ein sehr, sehr interessanter Ausblick. Das bedeutet natürlich, dass sich unser Leben, so wie es jetzt ist, noch eine ganze Weile hinziehen wird. Ne? Und guckt heute Abend einfach mal die Nachrichten. Da haben wir es wieder. Da wird bestimmt jetzt viel drüber geschrieben. Also sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen ist es spannend, die Woche nach Ostern zu beobachten, weil die jetzigen Maßnahmen sind ja nur bis 19.04. Datiert. Ich gehe aber fest davon aus, dass sie noch deutlich länger da bleiben. Und es war zum Beispiel auch eine Frage von einem Medienvertreter, ob es Sinn macht, die Schulen als erstes wieder zu öffnen, weil da sind ja schon viele Rufe laut geworden. Und da hat Angela Merkel ganz klar gesagt, sie sieht halt aus ihrer Sicht, müssen alle Schichten der Bevölkerung gleich behandelt werden. Also aus ihrer Sicht kann man halt nicht sagen, wir schicken jetzt die Jungen wieder auf die Straße und die Alten bleiben noch zu Hause. Das wird bei ihr nicht funktionieren. Es wäre auch aus ihrer Sicht fatal, die Schulen gleich wieder aufzumachen und die Kitas, weil man muss natürlich die Abstandsregeln weiterhin einhalten und das geht natürlich im Schulbereich gar nicht. Ja. So ist und, das. Da hat man schon so ein bisschen rausgehört, rechnet oder geht mal davon aus, dass die Schulen noch länger geschlossen bleiben. Aber was am Ende kommt, werden wir sehen. Ja, ich habe in diesem Zusammenhang so viel erstmal. Also ich habe die Merkel habe ich verpasst. Dafür habe ich einen Brief und wir hatten es im Vorgespräch schon. Marc hat auch einen Brief bekommen von dem regierenden Bürgermeister. Ich nicht. Hier steht: Hallo René. Weltweit erleben wir eine große Krise, wie wir sie vorher nicht kannten und so weiter und so fort. Also es ist jetzt. Ich fand es ganz cool. Was ich aber ganz interessant fand, ist die Rückseite des Schreibens. Marc hat den Zettel ja schon recycelt, wie ich gehört habe. Nicht ohne vorher die Rückseite komplett durchzuarbeiten, das will ich dazu sagen, weil das ist tatsächlich der wichtige Teil dabei. Genau, weil die Rückseite, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da steht mega viel zwischen den Zeilen. Auf der Rückseite kann man nämlich so ein bisschen die Probleme ablesen, die jetzt die Corona-Krise mit sich führt. Probleme, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Also das geht los bei Notbetreuung für Kinder. Ne? Okay, das ist das ist sich eigentlich jeder bewusst. Ne? Also Hunderte, Tausende von oder Millionen von Eltern müssen ihre Kinder die ganze Vollzeit betreuen im Moment in irgendeiner Form. Und das ist schon eine mordsmäßige Herausforderung. Dann geht es aber weiter. Ist die Frage, sie fühlen sich einsam und möchten mit jemand über ihre Sorgen sprechen. Ne? Also das scheint auch tatsächlich vielleicht ein Antrieb für Depressionen zu sein, die Situation. Ne? Darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Also hier sind dann Notfallnummern für so eine Geschichten. Dann gleich der Gegenzug, ne? Man möchte sich ehrenamtlich engagieren, also auch da sind Kontaktmöglichkeiten, also offenbar, wir hatten es ja gerade eben, Social Distancing bedeutet ja nicht, sich sozial zu distanzieren, ganz im Gegenteil, das heißt sozial noch mehr zusammenzuwachsen und da wird im Moment Engagement gesucht. Dann in akuten Fällen häuslicher Gewalt. Ne? Auch das scheint offenbar ein Thema zu sein. Stefan, ich weiß nicht, hatten wir das gehabt, dass in China, also ich weiß nicht, ob diese Information stimmt, die häusliche Gewalt ums Neunfache gestiegen ist? Hatten wir darüber gesprochen in einer der Sendungen? Und kann ich nicht mehr genau sagen, aber für Berlin wurde ja zum Beispiel gesagt, dass auf jeden Fall ein Anstieg zu verzeichnen ist. Ja, also ne, ist auch so ein Ding, das sind alles so Nebenwirkungen dieser ganzen Geschichte. Ja, und dann eben Unterstützungsangebote für Unternehmen und Selbstständige, das kriegt man ja in den Medien ganz klar mit. Ja, also diese Corona-Krise, hinter der steckt halt noch mehr Auswirkungen, als man es jetzt vielleicht sich so auf den ersten Blick bewusst ist. Und vielleicht sogar auch langfristig noch Auswirkungen, außer jetzt die wirtschaftlichen. Da können wir mal gucken, was das mit uns macht. Genau, aber wir kommen ja in Kürze auch nochmal zu anderen Ländern, wo halt auch dieses Thema eine große Rolle spielt. Dazu aber dann gleich. Du kannst ja nochmal sagen, also der Brief ist vom regierenden Bürgermeister genau, Michael Müller. Siehst du, und da haben wir jetzt das Thema Berlin-Bezug. Da wolltest du, glaube ich, auch noch was zu sagen. Ne? Also das ist vom Berliner Bürgermeister. Ja, bei mir ist der Brief noch nicht angekommen, aber ich denke, das wird die Tage dann passieren. das Beste kommt halt zum Schluss, ja. Ich bin mir nicht sicher. Also es heißt zwar, und es steht auch auf dem im Brief oder auf dem Umschlag irgendwie, es sollte eigentlich an alle Haushalte gehen. Allerdings habe ich gehört, dass irgendwie 2 Millionen verschickt wurden. Also es scheint dort eine Versorgungslücke zu geben. Vielleicht gibt es eine zweite Charge, keine Ahnung. Warte mal, bei mir steht drauf, an wen ich dem weitergeben muss. Hier steht noch ein anderer Name drauf. Ist ein Kettenbrief oder was? Ja. Ja, okay. Aber du weißt doch, Weiterleitungen sind eingeschränkt bei WhatsApp jetzt, ne? Ja, ich mache dir ein Foto davon. Auch das kann man digitalisieren. Hey, warum hat er mir eigentlich keine WhatsApp geschickt? Achso, gut, da ist die Glaubwürdigkeit auf diesem Medium ja nicht so hoch. Okay, aber ich finde das an sich, finde ich, das ist eine gute Sache, wenn der sich äußert. Ich meine, die Kanzlerin spricht jetzt öfter, warum soll der regierende Bürgermeister sich nicht auch an seine Bürger wenden? Ob er das jetzt nun per Brief machen muss, ist die andere Frage. Es kostet ja auch wieder. Ganz genau. Meine Freundin hat auch gleich gesagt, irgendwie, wieso verschickt er denn einen Brief? Die Kanzlerin hat irgendwie da im Fernsehen irgendwie eine Ansprache gemacht. Wieso schickt er denn jetzt einen Brief? Und habe mich auch gefragt, was ist das Besondere daran? Warum macht man das? Und ich glaube, das ist auch so eine psychologische Geschichte, dass man die Leute vielleicht anders erreicht. Ja, das denke ich auch. Du musst das auf die Medien streuen. Ja, vielleicht empfindet der eine oder andere es als eindringlicher oder persönlicher, wenn man es per Post zugeschickt bekommt und nicht irgendwo im Fernsehen sieht. Beim Fernsehen ist ja auch das Ding, wie gesagt, das ist so etwas, das muss ich ja aktiv konsumieren. Der Fernseher muss ja an sein und die Post wird immer zugestellt. Und der Brief, der ist schön rot, steht Pandemie drauf. Und ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Reaktionen auf diesen Brief. Es wird Leute geben, so wie ich, die sagen, ich habe Post von Herrn Müller bekommen. Dann werden andere Leute sagen, wer ist denn dieser Mann hier mit der Brille, der... Genau, was will der denn von mir? Genau, ich habe da gesagt, keine Werbung einstecken. Genau. Den habe ich nicht gewählt. Genau. Weg. Ja, aber auf der anderen Seite so ein Brief, kannst du dir an deine Pinnwand pinnen und in 20 Jahren kannst du sagen, hier, damals dieser Brief zu Corona-Zeiten. Ja, ich warte schon auf eBay. Nicht in 20 Jahren, jetzt, gerade die Rückseite, jetzt anpinnen. Vielleicht kommt man doch mal in die Verlegenheit, eine dieser Notfallnummern da irgendwie zu brauchen. Dann hat man eine zentrale Anlaufstelle in seinem Flur, Bob, Pinnwand, da steht alles drauf. Naja, aber auf der anderen Seite hat er so natürlich dafür gesorgt, dass die Post was zu tun hat. Richtig, ist wahrscheinlich nur ein kleines Finanzpaket für die Post. Ja, genau. Nein, alles super, alles richtig gemacht. Also ich würde mich jetzt darüber nicht Daumen beschweren. Daumen hoch. Ja. Genau. Er ist schließlich unser Bürgermeister und hat halt Pflichten. Super, Micha. Und aktuelle Informationen gibt es auch unter berlin.de/corona. Ja, da gibt es ganz viele Infos. Genau. Wobei man ja auch mal sagen muss, die Webseite berlin.de, die ist ja wirklich noch voll 90er-mäßig. Ist das so? Ja. Aber egal, das nur nebenbei. Genau, kümmern wir uns mal gesondert drum. Ne? Richtig, machen wir mal einen eigenen Podcast. Erstmal ich meine Akquise. Ach so, okay, ja. Schauen wir mal in die anderen Länder, oder? Also ich meine... Aber warte mal, bevor du in andere Länder schaust, ich habe hier gerade Flightradar offen und ist echt dünn. Also mit Flugzeuge gucken ist im Moment echt ein bisschen schwierig. Ja, die Planespotter sind arbeitslos. Da passiert nicht viel. Nee, ich habe gelesen, heute sind die ersten Erntehelfer in Berlin-Schönefeld gelandet. Ja, richtig. 40.000. Richtig. Also wahrscheinlich nicht alle mit einem Flugzeug, aber... Nein, aber es sollen wohl insgesamt 80.000 sollen es wohl werden und die ersten 40.000 sind wohl auf dem Weg mit speziell von der Regierung gecharterten Maschinen oder so. Du hast da mit Sicherheit mehr Informationen. Habe ich leider nicht, aber ich freue mich, wenn ich dieses Jahr meinen Spargel kriege. Ich weiß noch nicht, wo ich den essen soll, in welchem Restaurant. Wahrscheinlich in Keim. Exakt! Guter Punkt. Der BER klatscht in die Hände, weil noch ein bisschen Puffer. Da könnte man jetzt ja schon das nächste Thema aufschnappen, da reden wir mal demnächst drüber. Ich muss ja auch noch mal meine Fernseherfahrung kundtun. Das machen wir mal in einer nächsten Sendung, weil wir haben ja noch ganz viel Stoff für heute. Aber bevor wir jetzt so gleich noch ein Stück tiefer in das Corona-Thema einsteigen, ganz kurz, werden wir jemals wieder Berlin-Bezug haben, Stefan? Könnt ihr uns sagen, Stefan, ob wir jemals wieder Berlin-Bezug haben werden? Ja, das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir den Podcast machen. Wir wollen euch Berlin näher bringen. Wir wollen euch sagen, Mensch, wo kann man hier guten Blick auf die Stadt erhaschen? Wo sind die Sehenswürdigkeiten? Dürfen wir alles nicht im Moment. Also im Prinzip müssten wir für uns auch Kurzarbeit anmelden, oder? Ich bin dagegen. Nein, wir ziehen durch. Wir ziehen durch, genau. Wir machen das Beste draus und natürlich ist Corona gerade das Thema, was die Welt bestimmt, was Berlin und Deutschland bestimmt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir noch mehrere Folgen damit haben werden. Möglicherweise mehr oder weniger schwerpunkttechnisch. Der Podcast zeigt damit ja auch, dass es im Moment irgendwie überall gleich ist, ne? Also genau. Wir brauchen gar nicht von Berlin erzählen, weil ich glaube, wir beide haben in den letzten Wochen so wenig von Berlin gesehen. Also ich weiß, dass du unterwegs warst. Ja. Du. Aber ich habe in den letzten Wochen so wenig von Berlin gesehen. Ich fühle mich ehrlich gesagt, als würde ich aus, also ich könnte auch Bayer sein oder jemand aus der von der Küste. Ja, da müsste man doch eigentlich für die Fenster irgend so ein Display erfinden, wo man dann sagen kann, hey, ich möchte jetzt am Meer sein, zack. Guckst du aus deinem Fenster, siehst Meer, Wasser oder so, einen Strand. Wäre doch eine coole Idee, oder? Oder du setzt dich mal mit dem auseinander, was du so um dich rum hast. Also es gibt ja Leute, die haben plötzlich ihre Familie entdeckt und haben dann gesagt, oh, sind ganz nette Leute hier, die hier mit mir wohnen. Ja. Okay, ich würde es in einem etwas größeren Rahmen sehen und sagen, geht doch mal raus und erkundet mal euren Kiez zumindest. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil das ist mir auch passiert. Ja, und das findet aber definitiv statt, also ich sehe es hier bei mir im Umfeld. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Ich glaube, wir hatten es schon in der letzten Sendung. Es ist hier wie Gefängnisrundgang auf dem anliegenden Feldstück. Große Gruppen von Menschen, also viele kleine Gruppen, so meine ich es natürlich. Große Menschenmengen in vielen kleinen Gruppen. Ich bin mega erstaunt. Also so viele Menschen habe ich hier in dem Umfeld noch nicht gesehen. Den Punkt wollte ich eigentlich gar nicht anbringen, aber wenn wir schon dabei sind, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit dem Fahrrad irgendwie mit das gerne mal irgendwie unterwegs bin. Und gerade jetzt, wo das Wetter schöner geworden ist, bin ich entsetzt, dass die Gruppen an Personen tatsächlich wieder größer geworden sind. Es ist keine Seltenheit mehr Gruppen von 6, 8, 10 Leuten irgendwie zu sehen in Parks oder sonst irgendwas. Und das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, also den Eindruck teile ich. Also so die ersten Wochenenden mit Corona hat man wirklich gesehen, dass wenig Leute auch draußen waren. Aber jetzt, wo das Wetter natürlich auch bombastischer wird, sieht man halt auch, dass es die Leute nach draußen treibt. Und ja, ich habe auch Bereiche gesehen in der Stadt oder hier, wo ich wohne, wo man sagen kann, hey, die Leute sind diszipliniert, die sind zwar draußen, aber die halten sich an die Abstände. Aber ich habe auch größere Gruppen gesehen. Also da gebe ich dir recht, Marc, ging mir genauso. Was wäre denn gewesen, wenn Corona im Winter passiert wäre? Das ist eine gute Frage. Also so ist schon echt fies, ne? Also das Wetter wird besser und der Zwang, nicht rauszugehen, wird immer größer. Aber vielleicht werden wir Corona im Winter ja noch erleben. Wir wollen es ja hoffen. Keine Weihnachtsmärkte, kein Glühwein, kein Eierpunsch, keine Feuerzangenbowle. Na gut, ist jetzt ähnlich mit Ostern und Geburtstagen und ich finde es viel schlimmer Urlaube, ja, ne? Also ich zitter auch noch, ob ich meinen Sommerurlaub wahrnehmen kann. Ich bin noch am Hoffen, aber die Leute, die jetzt über die 2 Osterwochen weg wollten. Die wissen schon mal, wie das ist, wenn der Urlaub abgesagt wird, ja. Aber auch dazu kommen wir gleich. Also Berlin-Bezug wird es definitiv auf jeden Fall geben. Wir werden den ganz langsam und vorsichtig einführen, denn Berlin hat viel mit Nähe zu tun und die ist ja im Moment nicht so angebracht. Genau. Aber ich habe ein dickes, fettes Notizbuch voll mit Dingen, über die wir Berlin-mäßig reden können. Das ist wie so eine Schleuse, ne, die jetzt noch zu ist. Und je länger Zeit vergeht, umso mehr ist der Wille da, nach draußen zu kommen, wieder was zu machen. Und wenn dann die Schleuse geöffnet wird, dann bin ich gespannt, was mit den Leuten passiert. Okay, lass mich an der Stelle bitte einmal Bäm-Wusch machen. Ich glaube, das ist wichtig, um das mal rüberzubringen an die Hörerschaft. Sehr gut. Und ihr werdet dann nämlich auch erfahren, unter anderem, wo es den einzigen veganen Sexshop in Berlin gibt. Ui, das ist ein Cliffhanger? Echt, also Wahnsinn. Nee. Und ich rede ja nicht von ist ein Bambusrohr mit einer Hummel drin? Vegan, nee. Das sage ich dir, wenn du groß bist. Ja, lass uns lass uns zurückkommen zum eigentlichen Thema. Stefan, jetzt kommt es nämlich gleich richtig dicke. Jetzt kommen gleich der Faktencheck und wir werden gleich sehen, in welchem Tempo wir uns Richtung postapokalyptischer Situation bewegen. Ne? Genau. Aber zuvor kommen wir mal zu 3 Beispielen, die wahrscheinlich auch ihr in den Medien so ein bisschen mitbekommen habt, die teilweise als Vorbild, teilweise auch als kritisches Beispiel in Sachen Corona dienen oder genannt wurden. Und zwar hab ich mir mal die Zeit genommen, uns ein paar Fakten von anderen Ländern aufzuschreiben. Zum Beispiel Schweden. Was sagt euch denn Schweden in Sachen Corona? Also ich hoffe, dass in Schweden Corona stattfindet. Das ist das Urlaubsland von René. Das ist nämlich mein Urlaubsziel, ja, genau. Und es wäre richtig doof, wenn da, wenn man da offiziell hin darf und Urlaub machen darf, weil dann ist die Situation nicht geklärt, wie das finanziell läuft. Ja. Genau. Aber Schweden ist entspannt, wie immer. Ja, ganz genau. Schweden sagt mir nur insofern etwas, als man das Gefühl hatte, sie hätten die Situation lange Zeit wegignoriert. Ganz genau so ist es. Also Stand heute, 9.4., haben die über 9.000 Infektionen und 793 Tote. Und bisher war es so, dass man nach dem Motto gelebt hat, lieber Appelle an die Bevölkerung statt Restriktionen. Mittlerweile hat man aber ein Umdenken bemerkt, weil die Zahlen dann doch ganz schön schnell nach oben geschnallt sind. Es gibt aber auch einen Grund dafür, warum das so ist. Also bis jetzt konnte die Regierung halt nicht so eine Entscheidung treffen. Und jetzt ist es halt so, dass Regierung und Opposition sich zusammentun und über Notstandsbefugnisse verhandeln, um das Ganze ein bisschen zu restriktieren. Zum Beispiel ist es so, dass bis jetzt Einkaufszentren, Nachtclubs, Fitnessstudio oder die Flughäfen alle noch offen haben, weil nach schwedischem Recht es nicht gestattet war, das zu schließen. Also da haben sie noch echt Nachholbedarf gehabt und beispielsweise war es auch inkonsequent gelöst, denn in Schweden wurden die Oberstufen der Schulen und Hochschulen geschlossen, allerdings die Grundschulen nicht und Restaurants waren auch offen, also da hat man nur teilweise versucht, irgendwie was einzudämmen, das ist aber nicht gelungen und letzte Woche wurden auch Partys gefeiert, Skilifte waren offen in den Touristengebieten, mittlerweile sind aber auch Veranstaltungen über 50 Personen untersagt und in einem Artikel, den ich gelesen habe, war halt so die Überschrift, kommen die Quarantänemaßnahmen zu spät, weil man jetzt letztendlich schon eine tiefe Durchseuchung in Schweden hat. Und da muss man gucken, wie die weitere Entwicklung ist. Ne? Oh, ja. Aber da kann man doch gut voneinander lernen. Ja. Und da muss man sagen, in Schweden Experiment missglückt. Richtig. Ne? Und interessant fand ich auch, in Schweden leben ja eine hohe Zahl von Migranten in vielen Vierteln. Ne? Und das wurde halt hier so dargestellt, okay, Migranten, die machen ihre eigenen Regeln und hören halt nicht auf das, was sozusagen dort gilt. Und da war ein interessanter Vergleich, nämlich mit Berlin-Neukölln. Wir sagen jetzt nicht, wo Marc herkommt. Ja, das ist genau hier bei mir. Genau. Da gab es nämlich, glaube Freitag vor einer Woche, auch irgendwie haben sich 300 Muslime vor einer Moschee versammelt, was ja eigentlich auch verboten ist. Ne? Also so hat man das dann verglichen, dass für die quasi eigene Regeln gelten. Eigentlich auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Aber das habe ich zum Beispiel auch in den Medien mitbekommen. Ja, ja, mit Pauschalisierung kann man Dinge schnell vereinfachen, damit sie konsumierbarer sind. So sieht's aus. Aber wie gesagt, Schweden, absolutes Negativbeispiel. Alles zu lange auf die leichte Schulter genommen. Kann man nur hoffen, dass das jetzt ein bisschen anders wird noch. Ne? Hier kommt unser Appell. Liebe Schweden, es ist noch nicht zu spät umzudenken. Bleibt am Ball, ihr schafft das. Das machen sie ja jetzt auch. Und wir möchten nämlich auch weiterhin mit Möbeln versorgt werden. Ach stimmt. Und Köttbullar. Das habe ich ja ganz vergessen, genau. Na, dann kommen wir mal zu einem Positivbeispiel. Südkorea. Was sagt euch Südkorea Disziplin. In Sachen Corona? Disziplin. Disziplin. Also Stand heute hat Südkorea, wir haben ja gesagt, Schweden 9.100 Infektionen. Südkorea hat heute 10.400 Infektionen und 204 Tote. Schweden dagegen über 700. Und selbst in einem Strategiepapier des Bundesministeriums ist Südkorea als Vorbild genannt. Von der Strategie her, denn dort tauchen die Stichworte Massentests und Isolierung von Erkrankten auf. Und so hat man die Ausbreitung extrem verlangsamt und auch lange nicht so eine hohen Quoten wie andere Länder. Na? Es tut mir leid, ich kann das Wort Disziplin an der Stelle nicht unkommentiert stehen lassen, denn es sind ganz schlicht harte Restriktionen. Mit Disziplin, glaube ich, hat das nicht so viel zu tun, sondern die Leute werden einfach bestraft, wenn sie sich nicht dran halten. Ich muss dazu sagen, ich habe auch gerade Südkorea mit Nordkorea verwechselt. Okay, das ist ja ein kleiner Unterschied. Ich war mehr in die Richtung DDR unterwegs, weil Nordkorea, ich weiß nicht, ob die Zeiten sich da schon geändert haben. Nordkorea, Südkorea ist ja ähnlich wie die DDR und das damalige Westdeutschland. Wobei man dazu sagen muss, die Leute in China oder vielleicht auch in Südkorea haben natürlich auch eine andere Einstellung. Ne? Also wenn da gesagt wird, andere Mentalität, das machst du nicht, dann machen die das auch nicht. Ne? Das wollte ich damit eigentlich ausdrücken. Ja. Gehorsam ist es dann vielleicht eher. Ja. Sie haben eine gewisse Obrigkeitsgläubigkeit, die ist allerdings auch in Jahrzehnte, jahrhundertelanger Kleinarbeit indoktriniert. Das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Ja. Und interessant, wie Corona nach Südkorea gekommen ist, nämlich mutmaßlich durch ein Mitglied einer christlichen Sekte, das nämlich aus China eingereist ist. Und trotz fiebriger Erkältung hatte diese Person mindestens 4 Gottesdienste besucht. Und von hier hat sich dann Covid-19 extrem verbreitet. In Südkorea ist es aber auch so, die haben 50 Millionen Einwohner, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, ne, über 80 Millionen. 80. Und in Südkorea ist es so, dass nur 18% der Bevölkerung älter als 60 sind. Zum Vergleich in Deutschland sind es 28%. Also das war natürlich auch nochmal ein großer Vorteil für Südkorea. Ich glaube, das ist aber auch was, was ich in den Medien gehört habe, dass man, also von einem Virologen, glaube ich, war es sogar, dass man diese Zahlen gar nicht wirklich miteinander vergleichen darf. Weil die Umstände ja komplett andere sind und das ist ja schon mal ein guter Beleg, ne? Wenn wir sagen, dass ältere Leute häufiger davon betroffen sind, dann kann man die Toten aus Südkorea nicht mit den Toten aus Deutschland vergleichen, wenn es in Deutschland mehr alte Leute gibt als in Südkorea. Genau, richtig, ne? Und das muss man natürlich immer differenzieren, aber in den Medienberichten schnappt man halt immer viel auf. Und was ich aber wirklich sehr interessant fand, 2015 gab es ja den MERS-Virus in Südkorea. Na, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere. SARS, MERS, genau, ja. Klingt so ähnlich. Damals war es so, das war quasi das damalige Corona für Südkorea, also wo wir jetzt quasi sind in Deutschland. Und Südkorea hat danach sein komplettes Gesundheitssystem reformiert. Und das kommt denen heute natürlich auch zunutze. Ne? Die können am Tag zahlreiche Massentests machen, wo wir in Deutschland jetzt noch nicht so weit sind. Also, und das bringt natürlich viel. Und die haben auch eine App entwickelt, wo man quasi die Corona-Infizierten oder die Wege verfolgen kann. Und das war auch ein gutes Mittel, um die Verbreitung oder Ausbreitung gering zu halten. Ne? Also deswegen fand ich das sehr interessant. Ist das diese Corona-App, die gerade auch bei uns so durch die Medien geht? Nein, das ist was anderes. Ich glaube, dort ist es nicht so mit Datenschutz wie bei uns, aber es ist, glaube ich, auch freiwillig. Also, was ist denn diese Corona-App? Hast du da Infos zu? Nee, die steht da noch in den Startlöchern. Gut. Oder meinst du jetzt die von Südkorea? Okay. Ich meine die jetzt gerade so in den Medien. Da können wir vielleicht demnächst mal drüber sprechen. Ne? Also, genau, wir bleiben bei anderen Ländern. Richtig. So ist das. Ne? Und vielleicht noch interessant, die Kontaktpersonen von Infizierten wurden mittels Videoüberwachung, Handy und Bankdaten ausfindig gemacht und ebenfalls getestet, automatisch. Na? Das ist vielleicht so, klingt... Wie automatisch? Ja, wenn einer infiziert war, genau, dann mussten die alle... Automatisch klingt getestet. So, ohne dass sie es mitbekommen haben. Nein, so weit ist es noch nicht. Genau, ja. Aber, von der Straße gezerrt. Genau. Betäubt. Auf jeden Fall sehr interessant, wie Südkorea das gemacht hat. Und die Zahlen sprechen aktuell auch für sich, ne? Muss man halt auch sagen. Und dann hatte Marc mir ja noch einen interessanten Tipp gegeben. Grönland. Grönland. Und jetzt könnt ihr alle mal in euren Erdkunde- oder Geografiekenntnissen rumkramen. René hat ja schon geschummelt, habe ich gehört. Grönland. Nee, gehört Grönland nicht zu Dänemark? Ist das nicht die größte Insel der Erde? Mit? Kannst du bitte die Wikipedia-Seite wieder schließen? Ja, genau. Richtig, die größte Insel der Erde, 55.000 Einwohner. Wusstest du, dass sie auf Grönland Grönländisch sprechen? Weiß ich nicht. Ja, Okay. Und die Hauptstadt ist Nuuk. Aber bitte, Stefan. Genau. Also ich finde, René hat hier so hochqualitativ geschummelt, das kann man wirklich mal durchwinken. Das war völlig in Ordnung. Weiter genau. So, René. Also eigentlich ist ja Grönland unabhängig. Im Englischen heißt es übrigens Greenland statt Grönland. Es zählt offiziell zum Königreich Dänemark. Ne? Und auf Grönländisch wäre es übrigens Kalaallit Nunaat, aber ich möchte jetzt gar nicht so mit Wissen. Das wusstet ihr ja. Noch. Genau. 55.000 Einwohner hat Grönland und davon leben ein Drittel in der Hauptstadt, die René ja auch schon gesagt hat, Nuuk. Und das Interessante ist, als Maßnahme wurde von der Regierung beschlossen, ein striktes Alkoholverbot. Und das betraf, glaube ich, alle Getränke ab 2, noch was Prozent irgendwie. Eieieiei. Ein zünftiges deutsches Bier hat dazwischen 4 und 5. Richtig, das ist dann verboten. Und das wurde für die Hauptstadt und die nahegelegenen Siedlungsgebiete verordnet. Und das Ziel, und jetzt dreht sich der Kreis zu dem, was wir vorhin hatten, die Gefahr häuslicher Gewalt, vor allem gegen Kinder, soll damit reduziert werden. Denn die sagen sich, wenn man weniger Alkohol konsumiert, ist halt die Gefahr geringer von häuslicher Gewalt. Und ohne Alkohol ist man aufmerksamer in der ganzen Corona-Situation und passt besser auf als mit Alkohol. Also auch ein ziemlich interessanter Ansatz. Das ist ganz lieb und nett gemeint. Mir sagt das ein bisschen was anderes, und zwar sagt mir das, dass die Grönländer ein Alkoholproblem haben. Wenn die treffen müssen, um ein Problem zu lösen, nimmt mal den Leuten den Alkohol weg, damit die ein bisschen klarer werden, dann können wir es schaffen, die Krise zu bewältigen. Das hätte Frau Merkel mal sagen sollen. Die hätte sagen müssen, lasst, liebe Leute, liebe Bürger und Bürgerinnen, lasst uns weniger trinken. Und dann schaffen wir das zusammen. Ja. Da komme ich jetzt mal von der anderen Seite und sage, es ist schade, dass Grönland an der Stelle die Leute, die wirklich ein Alkoholproblem haben, komplett im Stich lässt. Die klauen denen von jetzt auf gleich den Sprit und setzen sie alle sofort auf kalten Entzug. Ist das nicht auch verantwortungslos? Aber ist das nicht die Art und Weise, wie ein Entzug funktioniert? Nein. Man macht ja keine Alkoholentwöhnung. Also ich kenne auch nur die kalte Entzugsvariante, jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung. Aber ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, da ist man kurz vor der Entmenschung. Also, dass ein kalter Entzug nicht toll ist, das brauchen wir ja nicht nur auf Alkohol bezogen. Ne? Das kann sich jeder denken, der von heute auf morgen mit was aufhören muss, was ihm Spaß macht. Siehe Corona, ja. Das könnte man eigentlich so aus Südkorea vielleicht aus der Richtung mehr erwarten. Aber schon mal sehr interessant, wie das wirkt im Podcast, wenn zwei Leute ein gegeneinander sozusagen diskutieren. Genau. Nein, finde ich total spannend. Und natürlich hat es viele Aspekte, die man jetzt so beim ersten Blick gar nicht sieht. Ne? Aber wenn man dann die Zahlen sieht, also Grönland hat 11 Corona-Infizierte und 0 Tote bis jetzt. Aber die müssen doch besoffen gewesen sein, als sie die Maßnahme festgelegt haben. Das ist nicht überliefert, ja. Nicht ja. Überliefert. Was aber null Tote und wie viel Infizierte? 11 Stück. Bei dieser Geschichte, was ich schon gesagt habe, dass diese Daten nicht so verlässlich sind, habe ich übrigens auch gehört, dass es Länder gibt, die nicht so genau melden. Also es gibt Länder, die testen halt einfach weniger, deswegen haben die weniger Erkrankte. Und dann gibt es halt Länder, Russland, glaube ich, ist auch ganz weit vorne mit, die tun einfach so, als wenn bei ihnen alles schick ist. Das ist natürlich dann auch eine außenpolitische Geschichte. Genau, wobei ich zu Russland sagen kann, da ist mir in der Statistik aufgefallen, die haben einen Riesensprung gemacht die letzten Tage. Also ja, anscheinend doch angefangen zu zählen. Doch, genau, ja, das kam mir jetzt auch gerade ins Gedächtnis, wo du es erzählt hast, ja. Aber es stimmt, das ist wie du vorhin das Beispiel auch wieder mit Südkorea, Vergleich der Bevölkerung und Altersstruktur. Genauso ist es mit den Corona-Zahlen. Wenn alle nach einem unterschiedlichen Muster die Zahlen liefern, kann man die ja eigentlich nicht direkt vergleichen, machen wir aber trotzdem, weil wir nichts anderes haben. Ja. Dann dürfte man den Zahlen aus der USA ja gar nicht glauben, weil wenn das so läuft wie bei den Wahlen, dann kann es natürlich sein, dass die da nicht so die Profis sind. Vielleicht sollten sie andere zählen lassen. Vielleicht sollte man das wie in der Schule machen. Man lässt seine Zahlen von anderen ermitteln. Ne? Wie, da ist es auch, wenn du die Arbeit deines, also bei besonders faulen Lehrern war das so, da musste man die Arbeit vom Nachbarn kontrollieren. Das kenne ich auch noch. Ja. Mhm. Vielleicht sollten wir das so machen. Wir zählen die Corona-Erkrankten der Nachbarländer, um da eine verlässlichere Information zu haben. Ja. Ja, vielleicht sollten wir uns jetzt gerade mal kurz eine Pause gönnen. Aber ich weiß gar nicht wie, weil wir keine Pausenunterhaltung mehr haben, René. Genau, also da möchte ich mal sagen, Stefan, die letzten 7 Wochen war ich für die Pausenunterhaltung zuständig. Ich lehne mich jetzt entspannt zurück und lausche deinem Lied. Das war nicht abgesprochen. Nein, ich kann weder singen noch tanzen und letztendlich sollte er ja dranbleiben. Deswegen unterlasse ich das. Tanz für uns, Stefan. Genau. Tanz für uns. Gut, Marc, wir nehmen dich gleich aus der Konferenz raus. Nein, natürlich nicht. Nein. Marc, hast du eine spontane Idee, was man in der Pause machen kann? Nein. Dann würde ich sagen, war das die Pause und wir machen einfach weiter, oder? Ja, ja. Cool. Ja, ist doch was. Also sind das ist alle? Auch wieder, siehst du, Beispiel Homeoffice, da geht es halt zieht richtig man durch. Zackig zieht zusammen. Man durch. Dang, dang, dang. Richtig. Schlag auf Schlag. Da ist nicht mal, ach, ich gehe mal rüber zum Kollegen und quatsch mal ein bisschen mit ihm, das kannst du nicht im Homeoffice. Nee, da triffst du Leute, die siehst du den sonst den ganzen Tag schon. Ja, richtig. Ja. Ja. Ja, wir bleiben natürlich beim Thema Corona. Wir haben ja noch 3 Themenbereiche und der jetzt kommt, den finde ich sehr interessant und ich glaube, da haben wir gleich mit Marc und René auch gleich wieder eine kleine Diskussion. Kurze Frage. Ja? Darf ich kurz noch so, als wenn wir noch Pause haben, wie viel Zeit haben wir denn noch? Also, Stündchen. Ich muss noch nicht schlafen gehen. Wir sind jetzt bei. Nee, nein, ich meine, ich habe meine. Wir haben schon recht viel Zeit genommen heute. Ich drehe meine Uhr einfach mal um wieder. So, also meine Zeit läuft jetzt. Gut. Also wir sind laut meiner Uhr jetzt bei 55 Minuten ungefähr. Oh, ja, dann muss der Sand jetzt hier schnell durchlaufen. Du hast ja so viel gequatscht, René. Ne? Gut, dann bitte, Stefan. Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar, ja, stellt euch vor, ihr habt irgendwie Kinokarten oder eine Dauerkarte fürs Schwimmbad. Das könnt ihr jetzt alles wegen Corona nicht machen. Was passiert jetzt damit? Altpapier. Nee, ihr habt es ja schon bezahlt. Was ist denn jetzt damit? Also ihr wollt das bestimmt wieder haben. Und das ist natürlich aus Sicht der Firmen ein bisschen blöd, weil denen geht natürlich jetzt auch viel Geld flöten. Und da hat die Bundesregierung eine Idee gehabt, und zwar so eine Gutscheinlösung. Da gibt es jetzt eine Initiative, die muss noch durch den Bundesrat. Und zwar soll es so sein, wenn jemand nach dem 8. März irgendwas gekauft hat, eine Konzertkarte, eine Schiffsreise gebucht hat, irgendwie überhaupt einen Urlaub gebucht hat, der jetzt nicht angetreten werden kann wegen Corona, dann kriegt ihr nicht euer Geld zurück, sondern ihr kriegt einen Gutschein dafür im Wert des ursprünglichen Preises. Und das ist so, damit will man halt so ein bisschen geben und nehmen und die Unternehmen schützen, damit die nicht direkt in die Insolvenz müssen, sondern dass sie die Chance haben, weiterhin mit dem Geld zu arbeiten, quasi. Okay, hat allerdings auch einen Haken. Der Gutschein, noch ein, glaube ich. Ja, gut, sehr gut, René. Der Gutschein muss bis mindestens 31. Dezember 2021 gelten. Und wenn die Kunden den bis dahin nicht eingelöst haben, dann kriegt man doch sein Geld zurück. Also da gibt es viel für und wider. Die Verbraucherschützer sind natürlich ganz klar auf der Seite der Kunden und sagen, warum sollen die Kunden jetzt für die Firmen quasi bürgen, so nach dem Motto. Sowas nennt man übrigens auch Darlehen, ne? Richtig, ne? Also gibt sehr viel Diskussion darüber und Stand jetzt weiß ich auch nicht, ob das kommt. Ist das nicht schon die zweite Idee und ist die nicht schon entschärft? Unterbricht mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass der erste Impuls doch irgendwie war, weiß nicht, ob das Deutschland oder nur berlinweit war, dass man sozusagen seinem Dienstleister doch bitte irgendwie das erlassen möge. Ja, die Karte verfällt dann eben, damit unterstützt man dann eben sein Kino, sein Schwimmbad, sein sonst irgendwas und man bekommt eben keine Gegenleistung, sondern nur ein gutes Gewissen. Moment, ich muss kurz in das Schreiben von Herrn Müller gucken. Also da steht sowas nicht drin. Aber nee, ja. Marc, du hast natürlich recht. Also das klingt natürlich auch nach einem sehr guten Vorgehen. Aber das kann man ja nicht als Gesetz oder als Regelung. Das kann ja nur Nein, das ist mir nur eingefallen, ne? Und ich wollte nur wissen, ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin oder ob ich das nur geträumt hatte. Das wenn, dann war es ein sehr holder Traum. Also ich finde den Vorschlag gar nicht so doof. Nee, also das, was du sagst, Marc, habe ich auch gehört von vielen, dass man seine lokalen Geschäfte gerade auch mit Gutscheinen und so weiter unterstützen soll, damit die, wenn die wieder aufmachen, dann damit du da hingehen kannst. Mhm. Was ich aber auch total Blödsinn finde. Also weiß ich nicht, nur weil ich jetzt, ich gehe doch auf jeden Fall auch wieder in mein Restaurant, wenn die wieder offen haben, brauche ich da jetzt keinen Gutschein kaufen, oder? Ja, aber dann ist es vielleicht zu spät. Sie brauchen doch jetzt das Geld. Liquidität, Stefan. Ja, und wenn das nicht reicht, dann ist es für mich zu spät, weil dann kriege ich den Gutschein ja nicht mehr eingelöst, wenn es bleibt. Deswegen sollst du ja nur das Geld einsetzen, was du auch wirklich entbehren kannst. So wie immer. Ja gut, klar, also Ideen gibt es da viele. Aber was sagt ihr jetzt zu dieser Idee von der Regierung? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Es klingt erstmal recht fair. Guck mal, die Gutscheine, die gelten auch recht lange. Ja. Und wenn man tatsächlich was Gleichwertiges bekommt, dann eben nur ein bisschen später. Also meine Stimme haben sie. Ich finde es gut. Also in den meisten Fällen wird das sicherlich auch funktionieren. Also mir fällt jetzt auch kein Fall ein. Die gibt es sicherlich auch, wo das überhaupt keinen Sinn macht, aber... Also ich finde es prinzipiell, es ist ja so mit dem eigenen Urlaub, sollte der jetzt im Sommer ausfallen, wird man im nächsten Jahr in den Sommerurlaub fahren. Also klar, das wurde in den Medien natürlich auch immer wieder für Urlaube, Reisebranche so hochgepusht, aber letztendlich gilt es ja für alles, also für Konzerte, für Kino, für Schwimmbad, für Dauerkarten, für Fußball, fürs Fitnessstudio um die Ecke auch, ne? Also aber da bin ich halt auch gespannt, wie das wird, wenn Corona vorbei ist, in Anführungsstrichen. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist. Aber letztendlich, wer sein Geld zurückhaben will, der muss halt bis Ende nächsten Jahres warten. Dann kriegt er es wieder automatisch. Ich habe das auch so verstanden, dass das nur eine Option ist. Also man kann sich darauf einlassen oder du hattest gesagt, das soll gesetzlich irgendwie festgeschrieben werden. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz durchdrungen. Ist das eine Option, von der ich Gebrauch machen kann? Und habe ich dann trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte die Option nicht, ich möchte doch lieber mein Geld zurück? Genau, also das habe ich auch gehört, dass man, wenn du jetzt sagst, okay, du bist durch die Corona-Krise halt in Schwierigkeiten finanziell gekommen, dann hast du auch die Möglichkeit, dein Geld direkt zu bekommen, aber du musst es natürlich irgendwie nachweisen. Da weiß ich nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll. Also da sind auch viele Fragen offen und ich habe jetzt auch noch nicht gehört, ob das durchgesetzt ist. So. Das bleibt dann erstmal abzuwarten. Spannend. Das sollten wir mal beobachten. Das betrifft uns ja alle. Ja, definitiv. Also René, ja, das beste Beispiel mit seinem Sommerurlaub. Ich glaube, du hast auch, vielleicht hast du jetzt keinen Sommerurlaub geplant, aber ich glaube, Sommerurlaub betrifft so 90% der familiär organisierten Bevölkerung, oder? Definitiv. Also da ist ja die Stadt sowieso immer recht leer. Also wenn es Schweden dann auch gibt. Ja, wo soll es denn sein? Schweden. Dann wird es auch kein Ikea mehr geben, wenn Schweden nicht mehr gibt. Ne? Nein, aber das ist halt eine spannende Entwicklung und da schauen wir immer mal wieder drauf, was sich da getan hat. Ne? Es ist quasi so spannend wie Kino, Fernsehen und Radio zusammen. Oh, was für ein Übergang, Leute. Weiter so, Stefan. Weiter so. Genau. Jetzt hol uns mal ab, die den Witz jetzt nicht verstehen. Das ist unser nächstes Thema. Kino, Fernsehen und Radio. Kann ja jeder mal für sich überlegen. Wann wart ihr zuletzt im Kino? Aber Stefan, das sind doch drei Themen. Drei Themen auf einmal, das gibt's auch gar nicht. Ja. Was zum Spielen, was Überraschendes, ja, drei Sachen auf einmal. Kinofilme, also Kino ist ja zurzeit überhaupt nicht, ne? Deswegen also, kann man die Kinofilme ja bei seinem Streaming-Anbieter der Wahl gucken, also bei einigen. Genau, da gab's Informationen, dass jetzt die ersten Kinoproduzenten, die großen Ketten, anfangen ihre Filme entweder A, zu verschieben, die jetzt rauskommen sollten, oder B, sie bei den Streaming-Anbietern irgendwie präsentieren. Na? Also das ist natürlich auch so eine Folge von Corona, denn eigentlich sind die Streaming-Anbieter ja Konkurrenten für die Kinos, wenn man so will. In dem Fall nutzen sie die aber. Ne? Also es gibt ein paar Kinofilme, die man jetzt schon sehen kann, bei Netflix oder Amazon. Aber alle noch nicht. Also mal sehen, wie sich die Entwicklung wie die Entwicklung da voranschreitet. Ich glaube, je länger Corona dauert, umso mehr werden die Filmstudios auf diese Möglichkeit, denke ich mal, zurückgreifen. Ja, man wird halt zum Umdenken gewöhnt. Ne? Ja, also das ist eine schwierige Kiste, denn, Verzeihung, das ist ja eigentlich deren zweiter Zweig der Monetarisierung, der Produktion, der Syndizierung irgendwie dessen, was sie dort produziert haben. Das heißt, sie machen den Film und den haben sie üblicherweise fürs Kino produziert. Und wenn er da gelaufen ist und wenn da entsprechende Werte irgendwie abgeschöpft sind, dann geht das Zeug über die weiteren Kanäle, kommt dann eben auf das Streaming oder es werden DVD produziert oder sonst irgendwas. Und man kann jetzt nicht einfach das Kino überspringen und sagen, okay, ich gehe gleich auf den zweiten oder dritten Kanal, weil der erste Kanal, der fällt dir dann komplett weg. Die Leute gehen dann nicht mehr ins Kino und gucken den Film. Aber gehen die nicht schon ewig nicht mehr ins Kino? Also nach meinem Gefühl ist Kino schon seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Eieieiei, also dazu möchte ich mich nicht abschließend äußern. Also wenn ich mir Kinos angucke, die ich besucht habe in der Vergangenheit, dann sehen die im Moment ziemlich mau aus, wurden zum Teil sogar, also hier Berlins größtes Kino. Potsdamer Platz. Nee, noch größer. Superlast. Ja, gutes Beispiel. Nein, Berlins größtes Kino war in Hellersdorf gewesen, dieses Cineplex, was aus mehreren, aus drei Etagen, glaube ich, bestand, wurde die Hälfte davon schon vor vielen, vielen Jahren als Kletterhalle umgebaut, weil Kino läuft halt nach meinem Gefühl nicht mehr. Also ich war in meinen 20ern war ich Kinogänger, intensivster Kajüte. Ich war fast jedes Wochenende im Kino und das Kino war immer voll gewesen. Und wenn ich jetzt in ein Kino gehe, sieht es nicht mehr so gut besucht aus. Die Geschichte des Kinos ist ein ewiges Auf und Ab. Das Interesse mäandert also wirklich immer von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Das kann man gerade in Berlin kann man das irgendwie seit den 50er, 60er Jahren irgendwie beobachten. Gerade in den 70er Jahren hat es irgendwie geboomt. Danach gab es ein großes Kinosterben. Dann hat es vor 20 Jahren irgendwie wieder geboomt. Jetzt ist es offensichtlich wieder so auf dem absteigenden Ast. Aber so gänzlich abschreiben würde ich das Kino nie. Das kommt immer wieder. Also vielleicht kommt es ja nach der Krise tatsächlich intensiver wieder, wenn man plötzlich Dinge tut. Denkbar. Die man vorher nicht machen konnte. Ja. Aber jetzt musst halt jetzt die Situation als Filmmacher irgendwie nutzen und die verschieben ist unter Umständen keine Option, weil da hängt ja auch Geld dran und vielleicht begnügt man sich dann eher mit weniger Geld, als jetzt das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Genau, und letztendlich, du musst ja bei einem Streaming-Anbieter, wenn du da jetzt einen aktuellen Film guckst, musst du ja trotzdem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, tief in die Tasche greifen, ne? Ja, aber nicht so tief wie beim Kino. Also das ist ja genauso wie das Homeoffice-Thema. Früher ist man viel ins Kino gegangen und dann gab es irgendwann diese Streaming-Anbieter und es gab keine Videotheken mehr und das wurde immer weniger und dann hat sich das ein bisschen verlagert. Ne? Also es ist ja ein bisschen ähnlich eigentlich. Ja. Und Kinos haben es halt schwer, das weiß man ja auch eigentlich. Also ja, bin ich gespannt, ob die Kinos überleben oder ob sie eingehen. Kino ist eine eigene Kunstform, das wird schon noch überleben. Ich denke, es steht auch und fällt eher mit der Qualität des angebotenen Programms, aber nicht mit der Situation, die wir gerade haben. Aber das wird ja nicht schlechter durch die Situation, die wir jetzt haben. Klar, jetzt wird's, wir werden definitiv ein Filmloch erleben. Der Film Matrix, der ja auf unserem auf dem Gelände, wo wir letztens den Podcast aufgezeichnet haben, nämlich beim RBB, aktuell gedreht wird oder wurde, findet ja im Moment auch nicht statt. Also die Dreharbeiten wurden eingestellt und das trifft halt auch viele andere Produktionen. Das kann man bei Netflix-Produktionen jetzt auch oft lesen. Also ich glaube, da wird es kinomäßig ein bisschen dünn werden in absehbarer Zeit. Genau. Und Kino ist halt auch der Bereich, wo ich davon ausgehe, dass der mit als letztes wieder zur Normalität zurückgreift, weil man halt im Kino auch die Abstandsregeln nur schwer einhalten kann. Die reißen zwei Sitze immer raus. Du kennst Kalkofe und der zum Beispiel im Kino, ich weiß jetzt leider nicht, wie sein Kino heißt, da sitzt man mit sehr viel Abstand, nicht wegen der Corona-Krise, sondern vorher schon, weil der hatte so ein wir gucken zusammen einen Film und man sitzt dann in so einem schönen Kinosessel für sich alleine und hat sehr viel Luft um sich rum. Der hat versucht, den Gegenentwurf zum Kino zu machen. Ja gut, das würde ja funktionieren, aber so die Standardkinos, wo Leute an Leute sitzen, das wird es erstmal nicht geben, glaube ich. Ne? Verzeiht mir, aber ich bin gerade erinnert an die Astor Film Lounge, glaube ich, ist das in West-Berlin. Das ist doch auch so Kino im in so einem Stil wie Wintergarten oder so. Ja, da in der Nähe. Also wo man dann auch essen und trinken kann und dabei dann irgendwie den Film guckt irgendwie, wo dann quasi so zwei Pärchensessel an einem Tisch stehen. Ganz tolle Geschichte, steht ganz oben auf meiner Liste, muss ich unbedingt machen, wenn ich hier wieder rauskomme. Ja, jetzt ist die richtige Zeit dafür. Also wenn das Kino die Anforderungen erfüllt. Genau. Ja, aber das muss man halt abwarten, wie das dann passiert. Ne? Aber wenn wir jetzt vom Kino mal weggehen, Fernsehen zum Beispiel in der Corona-Zeit, hatten wir ja schon im Vorgespräch. Marc, da räuspert sich der Marc schon und ich glaube, Marc kann sich jetzt mal kurz auslassen. Genau, wir können ja auch sagen, Marc ist gesund, da ist nichts, brauchen wir keine Angst. Marc braucht einfach seine 2 Minuten, dass er sich abreagieren kann und die 2 Minuten starten genau. Jetzt. Genau. Bevor ich hier irgendwie meine ganze Einrichtung zerlege, werde ich mich einfach ab und zu räuspern. Genau. Aber das ist halt auch das Social Distancing, wir machen uns halt Sorgen um unsere Mitmenschen und wenn Marc halt hustet, haben wir natürlich erstmal ein bisschen Bedenken, aber wir wissen ja, ihm ist gut. Bedenken. Und trinkt du hast doch bloß Angst um deine Aufnahme, ist doch alles. Das stimmt. Mach mir doch nichts vor. Ja. Genau, also Fernsehen. Ja. Fernsehen während Corona, also Live-Shows ohne Publikum. Wie geil. Furchtbar ist das denn. Wie ne? geil, ey. Jetzt kriegst du aber mal einen Einblick, wie Fernsehproben funktionieren, weil das finde ich, also mich hat es total daran erinnert, wie eine Fernsehprobe läuft. Absolut. Ja. Mit Dummy-Publikum. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich bisher gesehen habe im Fernsehen von diesen Live-Shows ohne Publikum, die waren viel schlimmer, als ich das befürchtet hatte. Ja, weil die Atmosphäre halt auch verloren geht, ne? Komplett. Also, ich habe aber manchmal den Eindruck, dass sozusagen Publikum oder Applaus wird eingespielt. So ein Gefühl habe ich manchmal bei manchen Sendungen. Das ist doch aber auch so. Ja, kann durchaus sein, ne? Na, also, jetzt definitiv. Der Beifall passte nicht zu den 5 Leuten, die da zu sehen waren, quasi. Ne? Aber und jetzt kann man es ja auch noch mal sagen, das fand ich halt total krass. Marc hat es mir vorhin auch schon gesagt. Mario Barth zum Beispiel. Kam ja gestern die erste Folge von Mario Barth deckt auf von der neuen Staffel. Ich hatte Karten damals für die 2. Folge, die also jetzt am nächsten Mittwoch kommt. Und die Sendung von gestern wurde 2 Tage vorher aufgezeichnet, wo gerade so die Entwicklung mit Corona losging und Abstand und keine großen Veranstaltungen. Das war aber noch eine der letzten Sendungen mit Publikum und das fühlte sich total komisch an, auch so vom Inhalt her. Die haben über den BER geredet, dass der bald aufmacht und als nach Corona glaubt ihr, dass der Flugverkehr so sein wird wie vorher. Also das ist doch total skurril, wenn man so eine Sendung gestern, also ich habe mich total komisch gefühlt dabei, muss ich sagen. Und ich wette, nächste Woche, die 2. Folge, wird richtig krass werden, wenn da kein Publikum dabei ist. Also da bin ich mal gespannt, wie das wirkt. Aber das ist schon total krass, wie sich Fernsehen, auch Talkshows ohne Gäste, ne, zum Beispiel. Mhm. Das ist auch ein ganz anderes Feeling letztendlich. Oder ständig gibt es irgendwelche Skype-Interviews mit geruckelten Bildern, wo ich mich frage, sind wir in Deutschland wirklich so schlecht, dass wir keine klaren, flüssigen Bilder haben im Internet? Das kann doch nicht sein, oder? Ja, aber der Boom-Operator ist wieder angesagt. Ne? Der Typ, der die lange Stange mit dem Mikrofon hält, fand ich auch eine sehr surreale Situation, Interviewsituation, die man jetzt öfter sieht, dass der Kameramann auch mal nicht den Zoom benutzt, um dann einfach mal auch zu zeigen, dass die Abstandsregelung eingehalten wird. Weil das Mikrofon dem Interviewpartner per Angel zugespielt wird. Mit einem eingeschweißten Mikrofonkopf. Mit Tüte drüber, genau. Sehr gut für die Akustik. Also, wir wissen ja, mit Tüte ist halt besser. Ist halt sicher. Ja, so ist es. Nein, aber also es gab ja auch ein paar extra ins Leben gerufene Sendungen, haben wir ja letzte Folge schon, die Corona-WG, vorzeitig beendet bei RTL. Gott sei Dank. Luke allein zu Hause, jeden Abend 18 Uhr bei Sat.1. Mein Kommentar. Beendet, Jack. Langweilig. Okay. Ja, weg. Was sehr gut ist, na und? Mit Kurt Krömer und Anni Hoffmann heißt sie, glaube ich, im RBB. Aha. Kurzinterviews mit systemrelevanten Leuten. Total interessant. RBB, na und? Das notiere ich mir mal. Ja. Das habe ich nur einmal gesehen. Das ist auch immer nur so eine 5-Minuten-Geschichte. Das läuft wirklich nur 5 Minuten. so eine Sendung. Genau, also es gibt verschiedene Längen. Also normalerweise sind die 15 Minuten, aber zu verschiedenen Zeiten werden die kurz oder länger ausgestrahlt. Aber total interessant. Also das ist was Sinnvolles, so ein bisschen Interviews mit Leuten, die quasi in systemrelevanten Berufen sind. Ne? Krankenschwestern, Pfleger, alles sowas. Die Kassiererin von Rewe zum Beispiel und so. Ne? Was auch sehr gut ankam, wenn man jetzt die Quoten nimmt, was machen denn die RTL2-Stars während Corona? Ist mir egal. Das, ja, ich weiß, aber die Leute hat es interessiert, weil das wahrscheinlich mal so ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen greifbarer war, als ständig jeden Tag nach der Tagesschau eine Sondersendung eine halbe Stunde, was man irgendwann ja nicht mehr hören kann. Entschuldigung, Stefan, aber das ist doch eine Fangfrage. RTL2 hat doch gar keine Stars, oder? Nee, aber egal, ob jetzt Stars jetzt, oder nicht, von welchen RTL2-Menschen redest du? Jetzt haben wir dich. Die Stars, die da hingehören, Berlin Tag und Nacht, die Geissens, die Reimanns. Ach so. Ich will mich da aber jetzt nicht als Kenner von RTL 2 äußern. Oder da wollten wir dich in die Ecke, wollten wir dich gerade schieben. Was ist mit Big Brother? Wissen die Leute im Big Brother Haus mittlerweile, dass es Corona gibt? Ja, das wurde ja zu einem Event gemacht, groß angekündigt, ja, und dann wurde es den Leuten gesagt und dann haben die alle geweint und sowas. Aber habe ich nur gelesen. Ich habe übrigens gerade, ganz kurz, weil ich es gerade vor der Nase habe, Kurt Krömer Skype mit Sido. Sido hatte ja auch so eine zu Hause mit Sido Show gemacht. Ja. Aber ich sehe, hier gibt es nur eine einzige Folge. Auf YouTube, genau. Da hat er, der Aufruf war damals an alle seine Künstlerkollegen, ey, lasst uns die Leute unterhalten, während die zu Hause sitzen. Und stimmt, das hatte er aus dieser Ecke in der letzten Folge des Podcasts schon erwähnt. Ah, siehst du, und ich dachte nämlich, aus der Ecke kam auch diese RTL-WG, dass die aber initiiert war vom Fernsehen. Das war mir gar nicht so klar. Also letztendlich will man doch nicht jeden Tag dasselbe hören. Letztendlich will man einfach, dass irgendwie das Corona-Zeug irgendwann vorbeigeht, dass es positive Nachrichten gibt. Und letztendlich will man auch ein bisschen abgelenkt sein mit netten Serien oder so, wo man einfach mal nicht an Corona oder die Situation denken muss. Aber man sieht halt, das Fernsehen ist mehr oder weniger kreativ oder auch unkreativ. Also das kann man ja sehen, wie man will. Ne? Ist halt schwierig in diesen Zeiten. Da sieht man halt auch, wenn der Fernsehkonsum steigt, der ja definitiv so ist, aber das Programm wird auch nicht besser. Nee. Trotz Corona. Nee. Seltsamerweise. Aber im Radio sieht es vielleicht ganz anders aus. Im Radio? Ihr hört mehr Radio jetzt, oder? Nö, ich habe vorher schon relativ viel Radio gehört. Also gerade morgens ist das bei mir so eine gehört eben zu meinen Ritualen. Ich stehe morgens auf, mache nicht den Fernseher an, wie andere Bevölkerungsgruppen, sondern bei mir ist es dann eben das Radio. Ich werde mit dem Radio geweckt und das läuft dann, bis ich die Wohnung verlasse und zur Arbeit fahre. Ja, so geht's mir auch. Nun verlasse ich die Wohnung aber nicht mehr. Das heißt, es kommt tatsächlich vor, dass es noch mal ein paar Minuten am Arbeitsplatz dann an ist, bevor ich mich dann daran entsinne, oh Scheiße, du musst ja noch was tun. Ja, und man merkt sozusagen im Homeoffice auch die Geheimnisse des Radiomachens. Denn wenn man den ganzen Tag das Radio mitlaufen lässt, hört man alles vier- und fünfmal. Alles doppelt und dreifach, ja. Ja, die Interviews in der Morgensendung hört man in der Mittagssendung nochmal. Also da weiß man halt auch, wie sparsam Radio gemacht wird. Oder anders gesagt, dass man im Radio davon ausgeht, dass der durchschnittliche Hörer ganz wenig Radio hört. Nur zu bestimmten Zeiten. Ja, das ist ja auch definitiv so. Also ich höre auch nur 5 Minuten länger Radio jetzt, weil ich halt 5 Minuten später ins Büro rüberlaufe. genau. Ja, aber mal gucken, ob wir irgendwann mal so eine Knallersendung küren können, wo wir sagen, das ist genau das Richtige. Ne? Ich habe tatsächlich etwas beobachtet. Und zwar bin ich ein Hörer von Radio 1, einem Berliner Sender. Da haben wir auch endlich mal wieder die Kurve zu Berlin gekriegt, direkt. Radio 1 ist ein relativ beliebter Sender vom RBB. Und dort gibt es öffentlich-rechtlich, genau, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Und jetzt weiß ich nicht, ob man da mit Namen kommen soll. Da gibt es Robi und Volli. Das eine ist irgendwie einfach nur Moderator, ganz normal. Das andere ist irgendwie der Chef vom Dienst. Pieps mal raus, ist wie in unserem Podcast. Programmdirektor, der Chef, bitte? Ist wie in unserem Podcast. Ja, ganz genau. Na, jedenfalls irgendwie, die machen eigentlich beide zusammen nur einmal im Jahr eine Sendung zu Weihnachten. Früher haben sie zusammen moderiert, es waren so Moderatoren-Team, dann ist der eine aber Chef geworden und der andere eben nicht. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen auseinandergelebt. Aber sie haben dann irgendwann gesagt, ach, wisst ihr was, irgendwie einmal im Jahr machen wir irgendwie diese Weihnachtssendung. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt im Rahmen von Corona die beiden sich zusammengerauft haben und gesagt, weißt du was, wir wollen den Leuten ein bisschen was Gutes tun, wir ändern einfach das Programm ein bisschen ab und machen jetzt jeden Monat, glaube ich, oder alle 14 Tage machen sie zusammen eine große Corona-Sondersendung, die geht dann mal 2-3 Stunden. Und die beiden sind, ja, wer sie kennt, der liebt sie. Wer sie liebt, der kennt sie auch. Genau, sag nochmal, wie die Sendung heißt. Ich habe keine Ahnung, wie die Sendung heißt. Ich weiß, es läuft auf Radio 1 und das ist Robi und Volli und Freunde, glaube ich, heißt das. Roki und Volli und Robert Freunde. Robert Skupin und Volker Wiebrecht. Und jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Ja, also die Namen sagen mir sowas. Ja. Da möchte ich nochmal kurz anmerken, Stefan, der Besuch bei Radio 1, der steht natürlich auch noch aus. Ne? Den können wir jetzt aufgrund der Corona-Situation nicht machen. Aber der wird definitiv stattfinden. Das heißt, wir werden aus den heiligen Hallen, von denen Marc gerade erzählt, definitiv auch nochmal eine Sendung machen. Was heißt nochmal? Vor 2025? Oder mal gucken. Schaffen wir? Ja. Nach Corona auf jeden Fall. Und wenn Stefan mal keine Zeit hat, kein Problem. Genau, ich wollte gerade die Kurve, wenn Marc so von Radio 1 geschwärmt hat, da gucken wir doch mal, was wir regeln können. Ne? Aber erstmal muss Corona überstanden werden. Das ist so ein Dauersatz irgendwie. Ne? Bei jedem Thema sagen wir, das machen wir, aber erstmal Corona überstehen, ja. Jetzt haben wir doch einen schönen Grund, Dinge aufzuschieben. Ne? Man kann jetzt das Prokrastinier-Argument des Jahres 2020 mache ich, wenn Corona vorbei ist. Löst jetzt mittlerweile auch schon den Satz ab, mache ich, wenn der BER steht. Das stimmt, ja. Weil der ist ja fertig. Schönes Ding. Ja, Mensch. Aber hier diese Corona-Geschichte, da könnte man echt ein Märchen draus machen. Also mindestens eins. Das ist so präsent, das könnte man wirklich in einem Märchen, in einem modernen Märchen mal verarbeiten. Wie? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, oder was? Und wenn du dein Teller nicht leer ist, dann kommt das Corona zurück. Ja, also Marc, du hast jetzt sehr viel Zeit, dann nutz sie doch sinnvoll. Ich bin auch der Meinung, dass diese Corona-Krise sehr viele kreative Dinge hervorbringen wird. Einfach deswegen, weil man umdenken muss und weil Leute jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Die Glücklichen. Und die Supermärkte zeigen es ja schon, dass Kreativität da ganz weit oben angesiedelt ist. Du meinst, weil man kein Klopapier kriegt? Nee, ach übrigens, zum Klopapier, wir verlosen am Ende der Sendung eine Rolle Klopapier. Also super! Aber nur ein Blatt. Nein, neulich war ich im Supermarkt gewesen, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erzählt habe, da hatte die Verkäuferin eine Klarsichtfolie vorm Gesicht mit einem Hosengummi am Kopf festgemacht. Und so laufen die jetzt da rum. Ich komme mir da echt vor wie in so einem Star Wars Film aus den 80ern oder 70ern. Echt? Ja. Wobei ich auch nochmal sagen muss, liebe Medien, ich höre die letzten Tage immer nur, ja, der Hype, die Hamsterkäufe sind erledigt, es gibt wieder Klopapier. Bei mir, ich habe keins gesehen bis jetzt. Also seit Wochen habe ich kein Klopapier gesehen. Keins mehr gesehen. Nee. Ich hab, aber das ist auch ein regionales Ding, Stefan. Bei uns gibt es zum Beispiel keine Eier. Ich weiß aber, ich kenne Stadtbezirke, in denen gibt es Eier. Ja. Ich kenne Stadtbezirke, in denen gibt es Milch und Nudeln. Ja, nicht. Ihr müsst hier, hallo, eure Hörer sind jetzt da. Ihr müsst jetzt sagen, wo man so eine Sachen bekommt. Genau. Nein. Dafür haben wir eine Hotline geschaltet, und zwar eine berufsrechtliche Telefonnummer. Genau. Ihr ruft an, sagt, was ihr haben wollt, und dann sagen wir euch, wo es das gibt. Ja, genau. Nein, also da bin ich gespannt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Ja. Ich hab gestern bei Google in die Bildersuche Klopapier eingegeben, dass ich mal wieder so eine Rolle gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Genau. Und wir möchten deinen kreativen Lösungsansatz für das Problem auch jetzt gar nicht wissen. Wir sind uns sicher, dass du einen hast und ja. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Mega-Thema ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Da wartet ja René auch immer drauf. Wir gucken jetzt auf die aktuellen Zahlen von der Johns Hopkins University. Und erstmal allgemein gesagt, es gibt weltweit 1,5 Millionen Corona-Fälle. Davon sind 89.000 gestorben und 337.000 sind geheilt. Und zum Vergleich, vor 2 Wochen... Über 300.000 sind geheilt. Ja, richtig. No? Richtig. Und wenn man es jetzt mal ins Verhältnis setzt, vor 2 Wochen waren es 492.000 Fälle zu jetzt 1,5 Millionen. Also dreimal, viermal so viel, ne, ja, fast. Ja, ja, genau. Und wenn man jetzt die Toten sieht, ist es von 22.000 auf 89.000 gestiegen. Also im Prinzip auch viermal, hat sich nichts geändert. Also das Verhältnis bleibt gleich. Aber die Geheilten... Ja, rechne mal weiter. Die Geheilten... Warte, dann können wir, lass uns mal eine Prognose... Ja, okay, sagt die Geheilten. Die Geheilten von 119.000 auf 337.000. Also nicht ganz vervierfacht. Da ist es ein bisschen schleppender, aber Fälle und Tote sind eigentlich im selben Verhältnis. So könnte okay, man das schon heißt, mal sagen. Okay, das heißt, Stefan, in 4 Wochen haben wir 6 Millionen Fälle? Kann man so nicht sagen, weil natürlich die Kurve extrem angestiegen ist. Also es ist jetzt spannend zu sehen, ob die Kurve noch mehr ansteigt oder ob die, also linear oder potent. Genau, aber wenn es linear steigen würde, dann reden wir in 2 Wochen über 6 Millionen Fälle weltweit und über wie viel Tote? Nee, 6 Millionen? 3 Millionen meinst du? Nee, ich denke, es hat sich vervierfacht. Ach so, das mal. Ja, okay, ja. Wenn das so bleibt, meinst du. Aber dann ist es ja... Genau. Ja, okay. Kann man, glaube ich, nicht vorhersagen, weil jetzt scheinen so ein bisschen die Maßnahmen zu greifen und dann gehe ich mal nicht davon aus, dass sie sich nochmal vervierfacht. Ist also jetzt das eine heißt, gewagte Theorie. Wenn wir im nächsten Podcast nicht über 6 Millionen Fälle reden, dann ist erstmal alles gut. So könnte man es sagen. Also gut ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber dann... Na. Ja, und, okay, wie viele Tote müssten wir dann haben? Du sagtest... Na, von 22 auf 89, das ist das Vierfache, auch das Vierfache, okay, genau. Alles klar. Das wären dann 4 mal 90 sind 32, 320.000 ja, Tote. Genau. Das aber checken wir nächste Woche. Genau, jetzt checken wir mal die einzelnen Länder, da wird es nämlich auch haarsträubend. Die Top-Nation, die jetzt nur noch in den Schlagzeilen ist, ist natürlich die USA. Vor 2 Wochen hatten die 68.000 Fälle. Und jetzt sind die mittlerweile bei 435.000. Also 8-mal so viel, würde ich fast sagen, sind das im Kopf gerechnet. Das ist ganz schön krass. 14.700 Tote in Amerika. Danach kommt Spanien von 56.000 auf 152.000. Also da ist es knapp, nicht ganz dreifach, aber schon deutlich weniger gestiegen als in Amerika. Ne? Da sieht man schon einen riesen Unterschied. Das ist eigentlich krass, dass es so ist. Italien, was ja anfänglich immer wieder als Mega-Problemland herauskristallisiert wurde, ist von vor 2 Wochen von 74.000 auf 139.000 gestiegen. Davon 17.000 Tote. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, das ist auch nicht ganz 17.000 verdoppelt. 17.000 Tote, ne? Sagst du? Wobei ich gerade sehe, bei mir steht bei Deutschland und Italien dieselbe Zahl. Jetzt weiß ich nicht, ob das die deutsche oder die italienische Todeszahl ist. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Du sagst 17.000 Tote und du hast eben gesagt, dass es weltweit 22.000 Tote waren vor 14 Tagen. Dann sind in Italien insgesamt so viele Leute gestorben wie vor 14 Tagen auf der ganzen Welt zusammen. Ja, kann ja schon sein, weil sich ja die Zahl hat sich ja mehr als vervierfacht oder vervierfacht. Schon krass. Das sind, genau, wenn man die Zahlen einfach sich mal durch den Kopf gehen lässt, das ist schon sehr spannend, ne? Deutschland auf Platz 4 inzwischen im Ranking von vor 2 Wochen 40.000 auf 113.000 mittlerweile. Also, ja, auch 3, noch was, also erhöht um das mehr als Dreifache. Ja, dann haben wir noch Frankreich und China ist sehr interessant, weil die hatten vor 2 Wochen 81.285 und sind jetzt 2 Wochen später immer noch bei 81.000. Also da sieht man halt die klare Trendwende in China. Na? Das ist halt sehr interessant. United Kingdom, auch ganz klar, Boris Johnson, ja, ging durch die Medien, der hat Corona und wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert. Dem soll es dem Vernehmen nach besser gehen, aber Großbritannien hat mittlerweile auch 60.000 Infizierte und 7.000 Tote. Sieht man halt auch die Quote, dass nicht mal jeder Neunte sozusagen, der von den der infiziert ist, stirbt in England. So könnte man das sagen. Das ist schon heftig, oder? Ich habe was Seltsames gehört. Und zwar, es kann auch übers Radio gewesen sein, und zwar spricht man von einer zweiten Welle, die auf China zurollen würde. Habt ihr da was gehört? Nicht direkt, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja jetzt genau dieser Testballon, was in Deutschland auch so diskutiert wurde. Diese Stadt Wuhan, wo quasi der Ausbruch der Ursprung war, da wurden ja die Maßnahmen gelockert. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese zweite Welle in diesem Zusammenhang steht, weil jetzt können die wieder alle raus und es könnte ja sein, dass da wieder was wie ein Bumerang zurückkommt. Genau, man muss sich dessen, glaube ich, auch immer gewahr sein, weil darüber spricht auch irgendwie kaum jemand. Man geht mal davon aus, oh, das steigt irgendwie alles an und dann geht es irgendwann, ist der Peak erreicht und dann gehen die Zahlen wieder runter und dann haben wir es überstanden und dann ist wieder alles gut. Aber so ist es gar nicht. Es sagt niemand, dass es nicht noch einen zweiten oder dritten Peak geben könnte. Genau, und spätestens zum Herbst sagen ja viele, wenn sozusagen die neuen, also ja, weiß ich nicht, wenn die Grippezeit wieder losgeht oder so, dass dann eh nochmal was kommt, ne? Und wenn wir jetzt nochmal auf Südkorea gucken, da hatten wir ja vorhin dieses Positivbeispiel, die sind innerhalb von 2 Wochen, haben die nur 1000 Tote dazu bekommen. 1000 Fälle, Entschuldigung, nicht 1000 Tote. Und da sieht man halt, wenn man jetzt vergleicht Deutschland vor 2 Wochen, also das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Und dann wird hier in den Medien spekuliert, wie man da wieder von loskommt. Also das zeigt halt, dass man da noch lange von entfernt ist, noch viel zu weit von entfernt, um über sowas zu sprechen. Ja. Ja. Und unser Nachbarland Österreich hat ja zum Beispiel schon angekündigt, Sachen zu lockern. Was an sich, wenn man da mal hinterfragt, ja auch eine kleine Mogelpackung von den Medien ist. Denn in Österreich ist es zum Beispiel so, dass die Baumärkte gar nicht aufhaben, was ja in Deutschland der Fall ist. Und darum geht es halt in den Lockerungen, ne? Dass zum Beispiel die Baumärkte wieder aufhaben. Mama, was ist ein Baumarkt? Genau. Ja. Ja, so kann man sich fühlen, ne? Ja. Das ist da, wo Papa immer hingeht. Wenn er genervt hingegen ist von der Familie. Damals, wo Opa immer war. Genau, aber genau, also wenn man jetzt Österreich mit Deutschland vergleicht, Österreich hat viele Einschränkungen, die in Deutschland gar nicht gelten und die wollen die erstmal lockern, dass sie quasi auf so ein Niveau wie in Deutschland kommen. Also das ist halt auch so ein bisschen verfälscht, die Darstellung in den Medien, ne? Von daher, es bleibt spannend und in 2 Wochen sind wir an derselben Stelle und dann gucken wir uns wieder die Zahlen an. Ja, und ich möchte vielleicht an der Stelle mal einen guten Tipp für die unter euch, die totale Zahlen-Junkies sind. Googelt mal nach Statista und Corona. Dann müsstet ihr auf die Seite de.statista.com kommen. Und dort sind interessante Zahlen, sehr aktuelle Zahlen und verschiedenste statistische Auswertungen von den Corona-Fällen. Und ich habe gerade mal die Zahlen, die Stefan hier gerade zum Besten gegeben hat, überprüft. Und die gespannt. Decken sich mit dem, was da steht. Oh, Gott sei Dank. Nein, wirklich sehr gute, eine sehr zuverlässige Quelle bist du, Stefan. Oder du hast sehr zuverlässige Quellen und gibst sie ja gut wieder. Nee, kann ich empfehlen. Da kann man sich dann mal den Verlauf angucken. Da sieht man so die ganzen Fallzahlen im Vergleich. Also da gibt es diverse grafische Auswertungen. Statista.com. Nicht nur zu dem Thema, auch zu anderen Themen. Ach Leute, wisst ihr. Das ist dieses Corona-Thema ist doch echt, ist doch alles ziemlich traurig, oder? Ja. Wollen wir nicht lieber was Fröhliches machen? Ich wäre dafür. Ja? Ja. Dann wisst ihr ja, was jetzt kommt. Ja! Jetzt. Wir erzählen uns jetzt Witze. Der Witze-Hattrick. 3 Leute erzählen jeder 3 Witze. Ach du je, na, da bin ich gespannt. Und vor allen Dingen lernen wir jetzt wahrscheinlich Marc besser kennen. Denk dran, Marc, es hören auch Kinder zu, nur als Warnung vorneweg, ne? Oh ja, das habe ich berücksichtigt. Keine Sorge. Ich dachte, du sagst jetzt, ich muss nochmal 3 neue Witze raussuchen. Hey Stefan, hören auch Frauen zu? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, warte mal, da muss ich hier 2 Witze streichen. Apropos, ja, ich kann ja schon mal verraten, wo ich meine Witze heute her habe. Ich habe nämlich eine Frau im Haus und zwar die Alexa, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Und die hat mir heute drei Witze erzählt und die werde ich wiedergeben. Alexa, erzähle einen Kinderwitz. Warte, jetzt Ruhe für alle, die per Lautsprecher. Mein Witz kommt jetzt. Alexa, erzähle einen Witz. Alle Leute, die jetzt den Podcast laut gehört haben, hören jetzt meinen Witz gerade. Stimmt, genau. So kann man dynamischen Content erzeugen. Ne? Und übrigens noch kleine Anekdote zum Thema Homeoffice. Bei Heise Online stand gestern ein sehr interessanter Artikel, so Sicherheit im Homeoffice. Und da wurde zum Beispiel auch angemerkt, wenn einer einen Sprachassistenten hat und der telefoniert geschäftlich, ist das halt eine Sache, die man wahrscheinlich berücksichtigen sollte. Unbedingt. Aber es ist den Leuten nicht bewusst. Ja, es ist, ne? Siri, hör mal weg. Genau. Komisch, warum kriegen wir in der Firma immer Werbung von Amazon für unser Produkt? Was ist denn da los? Siri, sag Alexa, ich möchte von Cortana nicht gestört werden. Genau, ja, zankt euch, genau. Okay, da würde ich sagen, fangen wir an. Und René, Marc ist unser Gast heute. Ich denke, wir lassen ihn den Vortritt, oder? Absolut. Oh, ja. Das ist ganz reizend. Dann würde ich sagen, euch bitte. Witzbattle, Folge 30, Marc fängt an. Die Lehrerin zum kleinen Peter: Tut mir leid, Peter, aber mehr als eine 5 kann ich dir im Fach Französisch nicht geben. Daraufhin der kleine Peter: Gracias. Sehr guter Witz. Ja, der war gut. René, ich habe immer das Gefühl, René disst mich, wenn ich Kinderwitze erzähle, aber den fand ich gut. Ja, Gäste disst man nicht, Stefan. Ach so, okay. Ja, noch ist er zu neu, Marc. Das nennt sich Gastfreundschaft. Ich möchte, dass Marc in der Welt dann rumerzählt, dass er sehr freundlich hier behandelt wurde. Ja, sehr richtig. Jetzt lege ich einen Witz nach. Ja. Also, Hühner haben keine Lust, sie haben Bock, Bock, Bock, Bock, Bock. Oh, die stotternden Hühner haben Bock, Bock, Bock, Bock. Okay, sehr gut. Okay, dann schließe ich mich mal an. Was macht eine Spinne auf dem Monitor? Sie geht ins Netz. Knaller. Ich kann es nur nicht so zeigen. Freut sich nach innen, ne? Okay, Marc. Nun gut, dann bin ich wohl wieder dran. Du Schatz, die Leute sagen immer, wir wären nie einer Meinung. Das stimmt doch gar nicht. Oh, ja, der ist gut. Aus dem Leben. Und weiter geht's. So, dann ich, der Satz, beruhig dich mal, hat bei einer Frau dieselbe Wirkung wie ein Mentos in Cola. Ja, genau, probiert's mal aus. Sehr gut. Aber ich finde es gut, dass ihr so viel aus eurem Privatleben erzählt im Witzbattle. Also, das finde ich toll. Nur mal so angemerkt, ne? Jetzt haben wir hier. Da bin ich jetzt mal auf deinen gespannt. Ein DDR-Witz haben wir jetzt hier. Womit misst man die Beschleunigung eines Trabis? Oh, jetzt bin ich gespannt. Mit dem Kalender. Eieieiei. Habe ich von Alexa gehört. Okay. So, Marc, jetzt. Jetzt noch ein absoluter Knaller. Na, ich weiß nicht, soll ich den oder soll ich den oder doch lieber den längeren? Okay, ich mach's mal nicht so spannend. Sagen Sie mal, haben Sie gefurzt? Na, selbstverständlich, oder denken Sie, ich rieche immer so? Sehr gut. Ja, sehr gute Reaktion. Die kann man sich mal notieren. Den merke ich mir. Für unterwegs. Genau. Ja. Sehr gut. Ich erzähle mir erstmal einen Witz und diese Furzgeschichte, da habe ich gleich noch was dazu, aber das machen wir hier mal im Anschluss. Mein Witz, ich bin nicht blöd, ich habe nur manchmal Pech beim Denken. Das ist, ist halt das so. Das ist kein Witz, das ist ernst. Also, so ein Standardspruch bei René halt, leider, ja. Kommt aber mal lustig an. Genau. Jetzt habe ich noch einen Spruch für alle, die von der Corona-Zeit genervt sind von ihren Nachbarn. Der Nachbar von unten klingelt an der Tür und fragt: Kann ich mir das Bobbycar von Ihrem Sohn am Wochenende mal ausborgen? Klar. Haben Sie Kinder zu Besuch? Nein, ich möchte mal ausschlafen. Der ist gut. Okay, wir sind das jetzt eigentlich komplett durch, aber René wollte noch was, ansonsten hätte ich noch einen. Na, pass auf, dann los hier, Bonusrunde. Ja. Okay. Typisches Gespräch auf der Straße. Sag mal, wie viel wiegst du? Das sage ich nicht. Na komm, wenigstens die ersten drei Zahlen. Auch sehr gut. Mann, warum bringst du den jetzt erst? Gut, aber weil es die Bonusrunde ist. Pass auf, dann jetzt mein Bonuswitz. Ich habe neulich in einer Firma, hatte ich diesen Drang, musste irgendwie furzen, und um das Geräusch zu übertünchen, dachte ich mir, ich knall einfach die Tür laut zu, ja? Also, ich stehe da, ich knall die Tür laut zu, furze, alle gucken. Ja. War dich synchron, ne? War so viel zum Thema Timing. Aber ich glaube, den hatten wir schon mal. So, Stefan, hast du noch einen Bonuswitz? Ah, ich war gar nicht drauf vorbereitet. Ich blätter gerade in meinem tollen Witzbuch. Aber so richtig, ich muss einfach jetzt hier irgendeinen nehmen. Soll ich dir eins zuschieben? Ich hätte sonst auch noch einen. Okay, dann lass mal, wenn wir ja so gastfreundlich sind, dann darf Marc für mich den vierten noch erzählen. Also dann geht eine Frau zum Psychiater und beschwert sich über ihren Mann und sagt, der ist total bekloppt. Irgendwie zum Frühstück trinkt er einen Kaffee und dann frisst er auch noch die ganze Kaffeetasse, außer den Henkel. Den lässt er dann übrig. Und sagt der Psychiater, ja, es ist ja komplett verrückt. Der Henkel ist doch das Beste an der Tasse. Nun gut, das Beste kam offensichtlich nicht zum Schluss, aber wenigstens hatten wir noch einen. Gut, wahrscheinlich war das auch das Signal, reicht für heute. Nein, warte, ich habe noch einen. Ich habe noch einen, der wirklich lustig ist. Ja, versprochen. Und zwar, ja, ein schwäbisches Paar geht zum Sextherapeuten und fragt, ob er ihnen beim Sex zusehen würde. Und das stimmt dazu. Und als das Paar fertig ist, sagt er, ich finde irgendwie nichts Außergewöhnliches an ihrer Art, Sex zu haben. Und kassiert dann 80 Euro für die Sitzung, ne? Und das macht er, das wiederholt sich dann zweimal pro Woche. Und irgendwann sagt der Therapeut, fragt er, was die eigentlich rausfinden wollen, ne, mit diesen Sitzungen, und da sagt der Schwabe, nix, aber sie ist verheiratet, zu ihr können wir nicht, ich bin auch verheiratet, zu mir können wir auch nicht, das Holiday Inn verlangt 150 Euro für euer Zimmer, das Graf Zeppelin 360 Euro, und wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir A, ein saugutes Alibi, B, es kostet uns nur 80 Euro, und C, die Krankenkasse erstattet uns 67,50 Euro zurück. Ja, ey, das war doch echt mal ein guter Abschluss. Ja. Mensch, René. Und mit dem Schwäbisch muss er aber nochmal üben, der René. Ja, sorry. Aber trotzdem ich hätte einen Berlinern sollen, aber es sind halt die Schwaben, denen man nachsagt. Dass aber das ist da auch unser Auftrag. Ein Podcast für Berlin, und da gehören halt auch Schwaben dazu. Ja. Ich fürchte, damit hat er schon wieder recht. Ja. So ist das. Aber Stefan, Vorsicht, keiner mag Klugscheißer. Richtig, ne? Aber richtig, genau. Habe ich erwähnt. War gut, oder? Sehr gut. Genau. Der hat auch ein bisschen länger gedauert. Das war doch dein Bonuswitz, Stefan. Genau. Sehr gute Reaktion. Ach Mensch, was für eine tolle Sendung. Und ich muss sagen, wir hatten ja viel riskiert mit Marc hier an der Seite. Unser guter Ruf hätte verloren gehen können, aber ich denke, Marc hat das richtig super gemacht. Obwohl wir auch in einem sehr großen Risiko jetzt stecken, weil es geht jetzt, wenn von drei Spuren eine fehlt, dann ist die ganze Sendung ein Witz. Tja, dann würde ich sagen, Daumen drücken. Ja. Wir sind ja so professionell, wir kriegen das hin. No. Gut, das heißt, ich bin gespannt, dass wir jetzt am Ende sind. Ja, wir sind schon durch. Was heißt schon, wenn ich auf die Uhr gucke? Oh, um Gottes Willen, das ist, glaube ich, seit langem mal wieder ein langer Podcast. Aber in Corona-Zeiten hat man ja Zeit. Ihr spart ja den Fahrtweg und könnt uns dafür hören. Okay, lass mich auch noch ein paar abschließende Worte sagen. Nämlich vielen herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, meine Fanbase irgendwie exponentiell zu erweitern und mich hier einfach mal bei euch auszuprobieren. Ich fand es super spannend mit euch, sehr lehrreich, sehr informativ, hat mir wirklich Spaß gemacht. Das hat Potenzial. Wer weiß, vielleicht wiederholen wir die Geschichte dann sogar mal. Also ich hätte nichts dagegen und würde mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ja, das können wir nur zurückgeben, genau. Danke für dieses tolle Feedback, genau, und das sehen wir im Prinzip auch so, Stefan und ich werden uns jetzt beraten, wie wir damit verfahren. Aber ich denke, der Podcast erscheint in jedem Fall. Ja, da gehe ich auch mal von aus. Und wenn halt Lücken drin sind, dann hat Marc uns nicht seine Spur geschickt. Genau. Nein. Wer Marc noch länger hören will, also ihr wisst ja, jetzt kommen gleich die Outtakes noch nach der Verabschiedung. Und Marc hat schon seit einigen Folgen immer das letzte Wort im Podcast. Genau. Und mein letztes Wort ist dann für diese 30. Folge und an dieser Stelle danke, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns in 2 Wochen wieder. So ist es. Und ich schließe mich dem an und hoffe, dass ihr alle gesund bleibt oder wenn ihr Corona habt, dass ihr schnell genesen könnt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder zur 31. Folge. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. Am besten Marc sagt nicht zu viel. Hat Marc. Ja. Aber doch, ich hoffe, Marc hat Witze vorbereitet. Ja, natürlich. Super, perfekt. Also gibt es diesmal 9 Witze. Ich denke mir gerade noch Witze aus. Also ich kann ja kurz schon mal was zum Ablauf sagen. Ich habe mir ja ein Konzept überlegt. René wahrscheinlich nicht, oder? Sag mal deins, vielleicht passen die ja zusammen. Das ist schöner als Fernsehen. Dann Corona in anderen Ländern. Da haben wir uns 3 Beispielländer rausgesucht, nämlich Schweden, Grönland, Südkorea. Die ja verschiedene hier. Maßnahmen. Okay, Stefan, also die Tonalität für den Podcast steht. Dann erzähl mal bitte weiter. Genau. Du, das ist Teamgeist, weißt du? Ich mache die Sendung, aber sag immer, wir waren es. Ja. Stefan, du hast bewusst Grönland gesagt. Ja. Wollen wir dabei nicht erwähnen, dass Grönland doch zu Dänemark gehört oder hat sich das mittlerweile geändert? Ja, du hast natürlich jetzt, ich wollte Renés Erdkundefähigkeit nochmal testen, aber das können wir dann nochmal machen. Stefan ich legt immer Stolperfallen aus. Ja, ich habe auch immer vorhin überlegt, Grönland, was ist denn das nochmal und wie heißt denn das in Englisch und so, aber können wir dann während der Sendung machen. Können wir, ja, machen wir, ich habe den Wikipedia-Artikel schon offen. Ach so, shit. Okay. Mist. Der kriegt einen Gutschein zurück statt. Läuft Zitrone. Schon die Sendung oder was? Nee. Ach so, weil es schon so informativ ist. Ach so. Naja, du willst doch nicht dumm dastehen nachher. Darf ich kurz einhaken? Ich habe Post vom regierenden Bürgermeister. Habt ihr auch welche bekommen? Ja. Ich noch nicht. Haha. Gelesen, verarbeitet, geschreddert. Sehr schön, Marc. Haben wir was für die Outtakes? Sehr gut. Gutes Zitat. Sag mal, verstehe ich das eigentlich richtig, dass ich während der gesamten Sendung mit dabei sein soll? Wenn du still in der Ecke sitzt, natürlich. Ne? Du kannst. Wir haben dich eingeplant. Okay. Genau. Okay, gut. Siehst du, das sind so Informationen, das ist immer schade, dass die bei mir immer zum Schluss ankommen. Du, das ist mit allen Informationen bei mir so hier, dass ich die zum Schluss erst erhalte. Also ich bin es gewohnt. Okay. Also wir müssen irgendwie eine Mitte finden, denke ich mal. Ja, dann sing irgendwas, keine Ahnung. Der Marc kann doch was singen, oder? Ja, natürlich kann ich das. Ich kann ja leicht eine kleine Karaoke-Nummer machen, aber da würde ich mich auch ganz gerne mal 2 Wochen drauf vorbereiten. Ja. Wir können ja im Chor summen, so ein Kanon. Ja, merkst du, René, wie die Begeisterung ist? Ja, ich merke schon. Gut. Ihr beide hört euch durch die Telefonleitung relativ gut. Also Sprachqualität ist bei euch in Ordnung? Geht ja. Naja, wie gesagt, ich staune. Ich hätte gedacht, eine Dreierkonferenz ist trotzdem das gleichbleibende Level, aber... Ja, definitiv. Ja, also sagen wir es mal so, ich muss mich schon ziemlich konzentrieren, um wirklich alles zu verstehen, was ihr sagt. Gerade wenn ihr beide durcheinander redet, da geht schon ein bisschen was verloren. Die Qualität ist echt saumäßig. Und deswegen wollte ich das ist unser Standardproblem auch. Nein, das ist tatsächlich so. Man merkt dann manchmal erst, wenn man sich die fertige Sendung anhört, was der andere eigentlich gesagt hat. Genau, deswegen, also macht ihr da keinen Kopf, Marc. Selbst wenn wir jetzt aufeinander sprechen, kann man das nachher noch entziehen, weil wir ja 3 eigene Spuren haben. Ja. Da muss man es manchmal einfach so hinnehmen, dass man nichts verstanden hat. In der Sendung erweckt das den Eindruck, man hätte alles mitbekommen. Genau. Und Marc, du kannst ja einfach mal kurz Ja und Nein getrennt sagen, dann können wir das auf die passenden Texte dann zurechtschneiden. Das na, könnte dir so passen. Achso, okay, ja. Ich bin besser vorbereitet. So. Eine B-Roll macht der Stefan noch. So mit Füllmaterial. Aha, verstehe. Aha. Also sowas wie, sehr interessant. Genau. Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich stimme Ihnen voll zu. Gut, ich glaube, es wird Zeit, dass wir anfangen. Habt ihr noch Fragen? Puh, als ob das eine Rolle spielt. Stimmt. Los geht's. Ich bin gespannt. Alle waren noch mal auf Klo und haben was zu trinken? Ja. Sehr gut. Warte. Gut. Muss noch kurz. So. Jetzt muss ich auf Toilette, weil ich da Wasser gerutscht habe. Ich muss mich kurz konzentrieren. Scheiße. Danke, das hat mir geholfen, noch schnell die Sendungsnummer rauszusuchen. Ich bin mal gespannt, wie sich Marc seine Stimme anhört, wenn man sie richtig hört. Also über ein ordentliches Mikrofon. Ach so, ja. Also du kannst jetzt die Memo-Funktion deines Handys ausschalten. Ja, richtig. Den ersten Satz, den Marc gesagt hat, da musste ich an so eine Computerstimme denken. Ja. Welcher war? Müsst ihr mal im Fertigen dann mal anhören. Das klang so wie so eine Computerstimme. Ja, ja, haben wir es geschafft wieder mal. Alle nochmal Tschüss sagen. Tschüss. So, sehr schön. Auf drei. Eins, zwei. Tschüss. Tschüss. Ja, wie, das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.